Herzlich willkommen zum Weichspüler. Herzlich willkommen, Christian. Ja, hallo Björn. Hi. Was soll das hier? Was gibt das? Ja, weiß ich noch nicht. Werden wir gleich mal schauen. Ja, lass uns mal einfach testen. Genau. Ja, wir haben ein schönes Potpourri an interessanten Inhalten mal so zusammengestellt. Und das Erste, was so auf der Liste steht, WhatsApp. Ja, WhatsApp hat ja jetzt seit einigen Tagen irgendwie ein Update gemacht und man kann jetzt WhatsApp über den Browser erreichen. Genau. Hast du das mal ausprobiert? Nee. Ich aber. Ich habe direkt die Alternative gewählt. Ich habe 3 Tage gewartet und wusste, da kommt eine App. Nee, ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Ich hatte das irgendwie, weiß ich nicht, ob ich das bei Heise oder so gelesen hatte, dass da irgendwie dieses Update da rausgekommen ist, wo man dann diesen Web-Klienten da nutzen soll. Ja, und dann habe ich dann mal direkt, wie ich auf die Seite gegangen, habe mal nachgeguckt. Irgendwie klappt das auf jeden Fall bei mir schon. Dann habe ich die Adresse da oben eingegeben, dann wurde so ein Barcode eingeblendet im Browser. Ganz lustig, ne? So einfach so QR-Code abscannen und flupp. Ja, aber jetzt kommt das. Ich habe dann so die App geöffnet und dann kannst du unten über Einstellungen, kannst du, ich glaube, wie also denn WhatsApp, Web oder so, den Punkt auswählen. Und dann bekommst du auf dem Handy immer so einen QR-Code-Scanner geöffnet. Und dann hältst du den über deinen Bildschirm, scannst den Code ab und genau, aber wirklich genau in dem Moment poppen dann beide Fenster zu und auf dem Bildschirm erscheint dann sofort der Inhalt von deinem ganzen WhatsApp, was du normalerweise auf dem Handy hast. Ist Wahnsinn, ne? Aber alles, Das ist also die echt der kompletten helle Wahnsinn. Kontakte, die ganzen Videos, Bilder, also der ganze Gesprächsverlauf sofort alles da, so direkt dieser Serverzugang ist dann wohl da. Was aber zwingend notwendig ist, du musst dein Handy permanent online haben, damit das funktioniert. Also wie so eine Art Dongle. Ja, das muss zumindest im gleichen WLAN sein. Ja, also der muss merken, dass du mit dem Handy online bist und nur dann funktioniert das. Aber dann funktioniert es perfekt. Ist halt der Nachteil, du kannst halt nicht von unterwegs sagen, okay, Handy vergessen, verschicke ich halt doch eine WhatsApp. Ja, stimmt. Und du hast noch einen großen Nachteil, den hab ich jetzt auch rausgekriegt. Also ich arbeite ja normalerweise mit Chrome. Und wenn du, ich arbeite auch mit diesen Unpin-Tabs, ne? Wo du links oben dann einfach nur noch dieses kleine Symbol hast von der jeweiligen Webseite. Und wenn du den Browser startest, öffnet der ja grundsätzlich immer dann diese Webseiten, die du da oben angepinnt hast. Ja. Und das habe ich dann mit WhatsApp gemacht. Und das ist im Endeffekt so, diese Verbindung, diese Connection bleibt dauerhaft bestehen. Ja, du kannst die am Smartphone selber kannst du die dann irgendwann lösen. Das kann sein, aber ich sag mal, hast du jetzt das in deinem Browser geöffnet oder so und ist einfach mal angenommen, du benutzt mit mehreren Leuten den PC, dann könnte theoretisch die Person, die dann quasi an den PC geht, den vollen Zugriff auf dein WhatsApp haben. Ja. Das ist natürlich dann auch böse. Das ist böse. Ne? Oder du bist irgendwie, keine Ahnung, nicht im Raum oder so, hast das alles auf, könnte theoretisch dann jeder, der Zugriff auf den Rechner hat, dann auch lesen. Und auch agieren. Also da kann dann jemand auch die Nachrichten schreiben und du kriegst es in dem Moment noch nicht mal mit. Na, weil auf dem Handy kriegst du zwar eine Synchronisation, aber du kriegst ja nicht angezeigt, ah, da passiert jetzt gerade eine Aktivität. Hat also alles, wie alles so immer zwei Seiten. Aber trotzdem, ich finde eine interessante Funktion Ja, für mich. Chrome kann ja auch so Benachrichtigungen einblenden. Ich hatte dann mein Handy auf lautlos und mich darauf verlassen, dass halt mein Bildschirm mir die Benachrichtigung einblendet, wenn ich eine Nachricht bekomme. Ja, und dann habe ich halt den Tab geschlossen. Da war halt keine Verbindung da, da konnte halt nichts benachrichtigen. Und jetzt halt die bessere Alternative ist halt eine eigene App, die im Grunde nur die Webseite lädt, die du da auch hast. Das heißt, auch diese App lädt erst diese Login-Webseite von WhatsApp. Auch da kriegst du den QR-Code. Den musst du dann halt auch scannen und hast auch wirklich in der gleichen Bruchteil von der Sekunde sämtliche Daten da geladen. Nur die App, die kannst du halt im Hintergrund laufen lassen. Und dann kannst du mit deinem Browser Dinge machen, die du halt sonst nicht konntest. Ne? Musst du keine Angst haben, dass du dann den Tab schließt oder so. Ja. Ist halt sehr praktisch. Läuft auch auf Windows und Macintosh. Ich glaube, eine Linux-Version soll da noch kommen oder so. Ja, das ist natürlich jetzt die Geschichte bei WhatsApp. Soweit ich jetzt richtig verstanden habe, funktioniert es nur mit dem Chrome-Browser. Ist das natürlich auch eine. Nicht. Ja, ich habe das irgendwo gelesen. Also ich habe es nicht selbst ausprobiert, aber ich meine, die Funktion ist nur auf dem Chrome-Browser ausführbar. Ich habe heute gelesen, auf alpha.whatsapp.net oder com. Mal eben kurz gucken, was ist alpha.whatsapp.com, genau. Da kriegst du als einziges angezeigt Login via Facebook. Also ich glaube, du kannst dich jetzt demnächst auch bei WhatsApp mit Facebook registrieren. Ja, ist ja eine Firma. Genau. Ne, also die haben ja immer gesagt, nee, wir halten das schön getrennt. Ne, wir sind Facebook und WhatsApp ist WhatsApp und was die machen, das interessiert uns nicht. Und jetzt scheinen sie dann doch dahin zu gehen und das alles zu kombinieren, um noch mehr Daten sammeln zu können. Ja, aber pass auf, die wollen doch demnächst oder sind jetzt gerade dabei, diese Telefoniefunktion auszurollen. Das ist ja jetzt die nächste Applikation da drin, dass du auch darüber telefonieren können sollst. Und bei Facebook ist es doch auch schon so, dass die mit Premium-Anbietern Verträge geschlossen haben, wie jetzt zum Beispiel Samsung quasi ist. Da haben die, wenn du ein Mobiltelefon benutzt, eine Synchronisation zwischen Facebook und dem Kontakteordner vom Smartphone. Direkt voreingestellt. Genau. Super. So, da hast du also schon diese Querverbindung. Und wenn du das natürlich jetzt mit WhatsApp dann auch noch so kombinierst, dann hast du quasi überall einen synchronisierten Datenbestand. Ja, also, nutzen die Leute WhatsApp und Facebook. Ja. Also würde ich mal sagen, keine Ahnung, gefühlte 80% der europäischen Kommunikation laufen darüber. Ich weiß nicht, ob es unbedingt 80% sind, aber 20% auf jeden sind Fall. Mails. Und auf jeden sind Fall. Um 80% Spam. Ich muss ja zugeben, ich bin ja eigentlich ein Fan von diesen ganzen Möglichkeiten, die man da hat. Ich finde das cool, wenn du wirklich sagen kannst, da synkt sich alles so quasi über deine ganzen Systeme und du hast einen vernünftig abgeglichenen Datenbestand. Das war ja damals der Grund, weswegen ich mir so ein iPhone gekauft habe. Ne? Ich hatte einen Mac, ich hatte ein iPhone und ich war so glücklich. Ey, du hast im Kalender irgendwas eingegeben, zack, war das auf dem Mac auch so. Du hast auf dem Mac irgendwie eine E-Mail bearbeitet, zack, war die auf dem iPhone ganz genauso. Du hast hier eine Webseite aufgerufen, konntest du die da nachher weiterlesen. Also das war schon echt geil, diese ganze Synchronisation. Nur, wenn ich mir vorstelle, dass, wie gesagt, gefühlte 80% der Kommunikation über ein Unternehmen laufen, dann habe ich doch schon so ein bisschen Angst davor, was so ein Unternehmen alles über seine User weiß. Die haben eine riesen Datenbank über, weiß ich nicht, wie viele Millionen Mitglieder die haben. Die wissen mehr über ihre Mitglieder als die NSA über die Amerikaner. Ja, ich glaube, der Kasus Knacktus ist, wenn du solche dritten Geheimdienste oder so mit da drin hast, also dass die an die Daten kommen. Ich sag mal, so ein Google und ein Facebook unterstelle ich jetzt erstmal partout nicht, dass die ganz genau wissen wollen, wann ich wo wie bin. Also klar, jetzt für die Werbegeschichten und so weiter, also da, wo die Geld mit verdienen. Aber es interessiert keine Person direkt, ne? Nur das Programm, der Algorithmus. Ja, aber das Problem ist ja einerseits, sie speichern wirklich, wann du wo bist, auch wenn du das gar nicht mitkriegst. Ne? Ich habe letztens mal irgendwann bei Google in meinen Verlauf reingeguckt und hallo, der wusste ganz genau, wann ich wo war und neuerdings schlägt mir mein Handy ja auch vor, möchten Sie jetzt da und da hinfahren, dann brauchen Sie nur so und so lange. Okay. Und die Tatsache, dass die als Unternehmen das wissen, egal ob jetzt Sicherheitsdienste oder nicht, finde ich schon sehr beunruhigend. Ne, die können ja irgendwann mal, wenn jetzt zum Beispiel, ich sag mal, da ist irgendwie so eine Demonstration auf der Straße und du läufst da zufälligerweise dran vorbei und naja, entweder werden in Echtzeit die Daten, die diese Demonstration erreichen, ob jetzt zum Beispiel über Facebook-Nachrichten oder Twitter-Nachrichten oder wie auch immer, manipuliert oder später ausgeliefert, oder im Nachhinein sind diese Daten da relevant dann für Strafverfolgungsbehörden oder so. Ja, du hast im Endeffekt so eine Art Vorratsdatenspeicherung über Dritte. Genau. Also deswegen brauchen wir auch keine Vorratsdatenspeicherung. Ja, die existiert ja schon. Genau. Ja, vor allen Dingen, sie wird ja praktisch umgesetzt. Insofern, du hast ja gerade das Beispiel mit so einer Demonstration gebracht. Handy-Daten, also diese Einbuchungen in die jeweiligen Zellen, da wurde ja schon alles gespeichert, ausgewertet und so weiter, um wirklich personenmäßig nachgucken zu können, wer hat sich denn zu dem Zeitpunkt da in dem Umfeld aufgehalten. Ist ja alles schon praktisch gemacht worden. Da hat man auch bestimmt einige Täter drüber verfolgen können, gehe ich mal von aus. Ja, das ist eben halt immer der Vor- und der Nachteil. Also sobald, da hast du ja wieder diese Problematik, wenn du einen Dritten, wie einen Geheimdienst, eine Polizei etc., also eine Kontrollbehörde, eine Kontrollinstanz eingeschaltet hast, die dann aber personenbezogen alles haben möchte, dann hast du natürlich ein Problem. Ja. Na, ja, oder es gibt halt irgendwie eine andere Regierung und da möchten die das gern gruppenbezogen haben. Alle Schwulen raus, alle Türken hängen. Ja. Ja, im Endeffekt, ich sag mal, den Möglichkeiten sind ja da gar keine Grenzen gesetzt. Ja, da gehst du doch hin und filterst direkt sämtliche Daten, die sowieso irgendwie laufen, und kassierst die Dissidenten im Voraus ein, wie das in China passiert. Ja, genau. Ich sag mal, gerade bei solchen Staatsformen hast du, glaube ich, auch die meisten Probleme, also als Nutzer, weil die ja natürlich ohne eine externe, ja, Kontrolle oder ich sag mal, du hast ja auch kein Volksaufbegehren dagegen, die können einfach die Technologie so für sich nutzen, wie die es möchten. Und dann wird es natürlich kritisch. Ich sag mal, hier hast du natürlich genügend Leute, die sich auch auf politischer Ebene da einmischen, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass wir da einfach ganz andere Ambitionen haben und genau eben halt da nicht hinkommen wollen. Hast du dir das Interview mal angeguckt von Thilo Jung, was er mit Murat Kurnaz geführt hat? Nee, leider nicht. Die Geschichte von Murat Kurnaz ist ja beim Begriff. Bring mich jetzt mal eben auf den Stand. Ist deutscher, türkischer Abstammung und wurde verschleppt. Vom deutschen Geheimdienst irgendwie übergeben an den amerikanischen Geheimdienst, jahrelang in Guantanamo gehalten, gefoltert, ausgefragt und dann irgendwie mit ganz viel Intervention von der Familie wieder zurückgekommen. Und selbst hier Außenminister Steinmeier und so hat damals echt die Füße stillgehalten und da nicht großartig viel für getan, weil er wollte da halt keine diplomatischen Dinge lostreten. Hm. Ja, die sind auch super vorsichtig, was da so Richtung USA geht. Da will sich ja keiner irgendwie den Mund verbrennen. Also da hat man zumindest so eigentlich das Gefühl. Ja, das ist natürlich im Endeffekt die Kehrseite. Ja, das Gute und das Böse. Man muss halt gucken, dass das Böse nicht überhand nehmen darf. Ja, das stimmt. Oder man muss halt Kryptographie einsetzen, um dem Bösen vorzubeugen. Richtig. Ist eine Möglichkeit. Ne? Zumindest um dem vorzubeugen, dass man halt sagt, ich möchte nicht unbedingt alle meine Kommunikation abhören lassen. Ja, in der letzten Zeit ist es ja besonders hochgekommen, ich sag mal, mit dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei WhatsApp und den ganzen Alternativen. Aber beim wichtigsten Punkt, beim Thema E-Mail, passiert da im Endeffekt gar nichts. Und die meiste Korrespondenz läuft ja nun mal über das Thema E-Mail noch. Besonders alles, was so geschäftlich abgeht. Ja, und da wird nicht viel getan. Außer vielleicht diese Deutschland-Mail oder so. Ich habe mich da ehrlich gesagt gar nicht genauer mit auseinandergesetzt. Weil Schland-Mail. Ja, ja, mal ehrlich. Ich glaube, noch Sondergebühren bezahlen, damit dann irgendwie so ein Server und ein Dienst da genutzt wird, der in meines Erachtens sowieso nicht richtig sicher ist. Die ganze Deutschland-Mail-Geschichte ist ja eine Horror-Story par excellence. Also ich habe mich da nicht ganz so mit auseinandergesetzt. Ich habe mir das nur mal einmal so durchgelesen und angehört, vor allen Dingen. Da gibt's auch auf netzpolitik.org eine ganz interessante Geschichte über diese DE-Mail, wie das zusammengekommen, wie das passiert ist, dass die überhaupt erfunden wurde. Ich glaube, da gibt's auch auf dem 31C3 gab's da einen guten Vortrag drüber. Ich suche den mal eben. Das ist ja alles eine sehr konspirative Geschichte mit dieser DE-Mail. Bullshit made in Germany. auf dem 30C3 von Linus Neumann. Auf jeden Fall mal anhören. Das lief ja schon seit 2009, als das Bürgerportalgesetz geschaffen wurde. Da hat man ja gesagt, okay, der Bürger muss auch online seine Sachen einreichen können. Ne, muss ja, möglich sein, so Steuererklärung und so, muss alles online möglich sein. So. Da hat man dieses Gesetz geschaffen und dann kam man irgendwie auf die Idee, ja, wie können wir denn jetzt eigentlich sicher sein, dass der Bürger auch der Bürger ist, der er vorgibt zu sein? Dann müssen wir irgendwas Sicheres machen, okay? Das DE-Mail-Gesetz haben sie dann gemacht, 2011, 2 Jahre später. Und das heißt also, du musst mit so einem, mit deinem Ausweis gehst du so in eine Postfiliale. Mhm. Die sagen dann, okay, du bist der Christian. Dann schickst du den Brief ab an diese Behörde da, die diese DE-Mails da vergibt. Das war's. Dann bist du Christian. Ne? Irgendwie so ein Schalter-Mensch, okay, sagt, du bist du. So ein Blick auf den Ausweis, ein Blick in dein Gesicht, jo, du bist du. Und damit ist dein Ding dann im Grunde signiert. Das heißt also, was sie dann angeboten haben, war dann irgendwie eine verschlüsselte Übertragung von dir bis zu deren Servern. Mhm. Und innerhalb des Internets dann wurde die Sache weiterhin unverschlüsselt verschoben. Ja, ist doch fantastisch. Da konnte also dann jeder du sein. Und dann kam die wieder verschlüsselt bei der Behörde an. Ja, und dann passierte erstmal irgendwie so bis 2013 überhaupt so gar nichts. Prima. Das haben sie dann langsam gemerkt und dann haben sie ein neues Gesetz gemacht. Das war dann aber nicht gut genug. Dann haben sie dann 2013 nochmal direkt ein anderes Gesetz gemacht. Also ihr müsst euch das mal angucken. Das ist ein Vortrag von Linus Torvalds, wie gesagt. Den poste ich mal hier in unsere Geschichte dazu. Aber statt dich einfach mal so mit der Technologie auseinanderzusetzen, also dass man einfach die Möglichkeiten dann schafft, um, ich sag mal, dem Finanzamt beispielsweise einfach eine vernünftige E-Mail zukommen zu lassen, wo sichergestellt ist, da hat keiner jetzt was dran geändert. Ich sag mal, es gibt nochmal so schöne Sachen wie, keine Ahnung, PGP-Verschlüsselung oder so, wo man einfach schon mal wenigstens den Kanal dicht machen kann. Zumindest Warum? Schon mal so, dass man halt nicht, dass man sicher sein kann, dass das, was ankommt, auch das ist, was versendet wurde. Ja. Ne, dass da nicht irgendjemand dran rummanipuliert hat. Ich habe übrigens hier gerade vor meiner Nase so ein, kannst du nicht riechen, leckeres Glas Whisky. Oh. So einen 10 Jahre alten Talisker. Ich sag jetzt mal einfach, nachdem ich noch mal so ein bisschen dran gerochen habe. Prost. Prost. Also ich kann hier nur mit einem 2014er Lipton Peach Iced Tea kontern. Oh, lecker. Ja, feiner Jahrgang. Prost, wirklich. Prost, Prost. Südheimlage. Hat auch mal irgendwann neben dem Tee gelegen. Genau, genau. Und im Zucker wahrscheinlich. Ja, PGP ist natürlich so eine Sache, gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten im Grunde. Nur ist halt nicht in jedem Mail-Programm integriert. Also ich muss zugeben, mir war es einfach viel zu kompliziert. Also ich bin ja eigentlich einer, der sich gerne so mit Technologie da auseinandersetzt und dann ein bisschen rumprutscht und einfach versucht, auch Sachen zum Laufen zu bekommen. Aber PGP war irgendwie so ein Ding, was sich so mir völlig verschlossen hat. Vor allen Dingen aus dem Hintergrund, auch weil ich da nicht wusste, mit wem soll ich es denn jetzt nutzen? Also soll ich mich jetzt da wirklich mehrere Tage an den Rechner setzen, mir da alles, das ganze Wissen zusammensuchen, dann den Klienten da irgendwie installieren und da irgendwie so eine verschlüsselte Verbindungsmöglichkeit schon mal zur Verfügung stellen? Und dann suche ich mir in meinem Freundeskreis irgendwie 1, 2 Leute, die das eventuell mit mir nutzen. Und da wüsste ich dann noch nicht mal, warum ich mit denen speziell dann verschlüsselt unbedingt E-Mail-Verkehr jetzt betreiben soll. Also da war im Endeffekt der große Hinderungsgrund. Und ich glaube, das ist auch für die meisten Leute das Problem, weil es einfach keine einfache Lösung ist. Du musst Nerd sein, so in Anführungsstrichen, um diese Technologie überhaupt nutzen zu können. Ich hatte mich vor Jahren ja auch schon mal mit PGP auseinandergesetzt, damals noch zu Zeiten des Personalcomputers, den ich noch hatte, also unter Windows. Da gab es dann so ein eigenes Mail-Programm, in dem man dann seine Nachricht verfassen konnte und der hat die dann irgendwie verscrambled und dann konnte man das kopieren und pasten und woanders rein und dann verschicken und war sehr kompliziert und aufwendig und ich wusste auch nicht, mit wem ich das hätte machen sollen. Jetzt werde ich ja demnächst nach Irland ziehen, beziehungsweise nach Nordirland, was ja zu den Vereinigten, zum Vereinigten Königreich gehört. Und der Premierminister von Großbritannien, David Cameron, hat ja letztens irgendwann ganz lautstark als allererster in der EU gefordert, also Verschlüsselung, das geht ja gar nicht. Ne? Der Staat müsse ja in die E-Mails reinhorchen können, um die Sicherheit für sein Volk zu gewährleisten. Ja, da habe ich mir dann mal erstmal ganz, als ich das gehört habe, ganz kräftig an den Kopf gepackt und gedacht, Mann, ja, du vielleicht, hast den Knall nicht gehört. Vielleicht war der ja im Fieberwahn oder so. Muss er gewesen sein. Also wenn er jetzt anfängt, Verschlüsselung zu verbieten, also ich gehe jetzt mal so vom PGP aus oder vielleicht SSL-Verschlüsselung, so dass man kein HTTPS mehr machen kann, dann würde ich mal sagen, bricht das Online-Banking sofort zusammen, weil das dann keiner mehr macht. Ja, ich sag mal, die Firmen werden dann ein Problem kriegen, weil sie dann ihr Know-how nicht über das Internet mitteilen können mit ihren Mitarbeitern. Weil sie ja garantiert gehackt werden. Also wie viel so im Moment gehackt wird, kann man sich online auf einer Karte angucken. Suche ich auch raus. Ich habe von einem Voice-over-IP-Administrator in einer großen deutschen Firma, in einer großen deutschen Universität gehört, was die so am Tag an Angriffen aus anderen Netzen haben. Da versuchen also wirklich andere Leute an deren Zugangsdaten für dieses Voice-over-IP zu kriegen oder überhaupt in das Netzwerk da reinzukommen. Das sind so locker 3000 Angriffe am Tag. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube auch mal unsere Rechner, die sind auch zumindest unsere Internetmodems, Fritzbox, was auch immer, sind sehr häufig Ziel von solchen Attacken. Ja, man muss das ganze Thema ja auch weitersehen. Es gibt ja nicht nur die E-Mail-Übertragung, ne, wo eine Verschlüsselung vielleicht mal notwendig wäre, sondern du hast ja, guck mal, du hast E-Mail, du hast Voice over IP, also da ist die normale Telefonie hier zu Hause, soll ja auch gerade hier in Deutschland von der Telekom so Stück für Stück abgeschafft werden und gegen Voice over IP ausgetauscht werden. Hier, nehmen wir mal hier so die Industrie oder so, ne? Du kennst den Grund, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, du kennst den Grund, weswegen die auf Voice over IP umstellen? Ja, sagen wir mal so, der offizielle ist ja wegen diesen ganzen Kapazitätsgeschichten da. Ne? Ist billiger für die wirtschaftlich. Und was ist der inoffizielle deiner Meinung nach? Alles, was über das Internet läuft, kannst du auch leichter kontrollieren. Ganz genau, du kannst es einfacher abhören. Ne? Du brauchst keine Leitung mehr anzapfen, sondern du setzt mal irgendeinen Rechner weltweit und sagst die IP-Adresse zuhören. Ja, du hast im Endeffekt dann einen geschlossenen Kreislauf. Also diese ganzen Mobilfunkgeschichten, die sind ja eh schon, sag ich jetzt mal, so abgegriffen. Da läuft zwar alles über die Sendemasten und diese ganze Verteilinfrastruktur, aber die ist ja, wie wir eben halt auch schon wissen, die ist da völlig, ich sag mal, unterlaufen. Da haben sie voll. Ja. Und bei der Telekom ist im Endeffekt die normalen Verbindungen, diese ISDN und analog, da sind ja noch Hartverdrahtungen, die irgendwo in so einem, ich sag mal, Keller noch zusammenlaufen und dann über einen, keine Ahnung, einen Umsetzer oder so dann da ins Telefonnetz dann da eingespeist werden. Hast halt aber hinterher alles auf Voice over IP, hast du Netzwerktechnik. Na? Also ganz stinknormale, reguläre Netzwerktechnik. So, und das heißt Internettechnik, wo auch jeder drankommt, theoretisch. Genau, ich habe in der Zwischenzeit mal eben kurz ein Video rausgesucht bei YouTube vom Bayerischen Rundfunk. Da wird gezeigt, wie IP-Telefonie ganz einfach gehackt werden kann. Okay, man muss dazu jetzt natürlich auch sagen, so für Otto Normal ist das natürlich auch nichts. Ne? Also man muss da schon sehr, sehr nerdig sein oder eben halt die Kapazitäten und Ressourcen im Hintergrund haben, um da jetzt richtig durchstarten zu können. Ja, aber du weißt doch, wie das geht, ne? Ja, natürlich. Erst die Technik immer nerdig und nachher ist es ein Klick und du kannst PGP einfach installieren, ne? Ja, aber also, was ich eben ja noch meinte, gefährlich sind ja auch nun mal solche Anwendungen wie jetzt zum Beispiel in der Industrie. Also wo du Steuerungstechnik etc. pp. Alles quasi ans Internet angebunden hast und der Sicherheitsstandard ist ja so gut wie gar nicht vorhanden. Na, also sagen wir mal so, die Siemens-Steuerungstechnik, die ganzen speicherprogrammierbaren Steuerungen oder so, alles Internet gesteuert. Aber der Sicherheitslevel ist super gering. Und jetzt kommt der Burner, also habe ich nämlich auch letztens irgendwo auf Heise oder so gelesen. Da ist dann wirklich irgendwo ein Hacker hingegangen und hat eine Hochofensteuerung gehackt. Ja, und hat dann irgendwie ein Signal falsch gegeben. Und dann ist das Ding hinterher irgendwie in den diesen Notausschaltzyklus dann da, wurde dann irgendwie ausgelöst, weil dann wirklich so ein ganz wichtiges Teil dann versagt hat und die mussten den Hochofen schlagartig runterfahren. Ja, wenn man also da weiß, was man tut, kann man schon so einiges damit anlegen, ne? Genau. Und da ist dann auch wieder die wirtschaftlichen Interessen, wenn man da sieht, so die Interessen der einzelnen Länder auf der Welt und wenn man jetzt so Richtung Cyber War in Anführungsstrichen, das hört sich immer so krass an, dieser Begriff. Ich finde den irgendwie ein bisschen total doof, aber alles, was mit Cyber anfängt, hört sich doof an. Ja, irgendwie so ein bisschen 80er Jahre, weiß ich nicht. Ne? Du siehst ganz klar, wo die Kräfte gebündelt werden, eben halt im Netz. Du kannst quasi über 4000 Kilometer Entfernung oder noch mehr, kannst du gezielt ein Unternehmen quasi den Gar ausmachen. Oder ganz Stuxnet an. Ja. Ne, da haben sie auch im Iran die ganzen Zentrifugen mit platt gemacht. Die Dinger sind echt, dadurch, dass der Virus irgendwie irgendeinen Wert um 0,001 Millimeter verstellt hat, haben die Dinger sich in Luft aufgelöst und sind mechanisch zerstört gewesen. Auch, aber da war ja auch das Interessante, du konntest über den Weg, also die Zentrifugen, die arbeiten ja mit ein paar tausend Umdrehungen pro Minute. Ein ganz, ganz, ganz schnelle Wirbel, die da irgendwie da so entstehen, um da die Uranteilchen da dementsprechend zu trennen. Und da sind ganz, ganz viele Zentrifugen, ich weiß nicht wie viel, ob hunderte oder so, hintereinander geschaltet. Und wenn du jetzt mit so einem Programm von extern hingehst und diese Umdrehungszahlgeschwindigkeit herabsetzt, aber quasi dem anzeigenden Rechner vor Ort übermittelst, hör mal, die Dinger laufen noch bei, keine Ahnung, 10.000 Umdrehungen, läuft aber nur noch bei 6.000. Und wenn du das dann über Tage, Wochen, Monate nicht bemerkst, und wie willst du das auch bemerken, dann ist der Output, der hinter herauskommt, überhaupt nicht mehr der, der eigentlich geplant war. Also du kannst so ein Unternehmen, was damit geplant war, was die auch immer mit diesem Strahlungszeug da machen wollten, kannst du natürlich voll in die Parade fahren. Klar, das ist die Qualität, die rauskommt, nicht die erwartet wurde. Ja, die Qualität vielleicht schon, nur du kriegst nicht die Menge raus in dem Zeitraum. Oder so, ja. Na, und da sind ja nun mal so Projekte, da wird dann gesagt, okay, wir brauchen das und das. Die sagen ja offiziell eben halt für Kernreaktoren. Für Forschungszwecke. Ja, und da musst du eben halt eine gewisse Menge von spaltbarem Material zusammenkriegen, sonst funktioniert die ganze Geschichte nicht. So, und dann kannst du so ein Atomprogramm schon mal einige Monate nach hinten werfen. Kann dir Zeit bringen. Na, wenn du nicht weißt, was planen die da ganz genau oder die sollen bloß so wenig wie möglich davon überhaupt produzieren, ja, schädigst du die eben halt so. Womit mal wieder bewiesen ist, dass kein Kommunikationsweg und erst recht kein Betriebssystem sicher ist. Nee, ist immer ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Ja. Jetzt muss man ja schon vorsichtig sein, was man sagt zu Hause. Nee, aber ich sag mal, interessant ist ja, wenn du so siehst, welche Möglichkeiten die haben und die dann eben halt auch ich sag mal so einsetzen. Also da wird irgendwo eine Lücke oder so gefunden und dann wird die von irgendwelchen Staaten, also wird ja meistens als Staaten benannt oder so. Jetzt letztens war da irgendwie was mit Nordkorea, wo die USA den vorgeworfen haben, ihr wart das, und dann ging der Ball irgendwie ein paar Mal hin und her. Aber da wird eben halt immer wieder versucht, wenn irgendeine Möglichkeit da ist, die auch zu nutzen. Der große Sony-Hack. Ja. Beispiel. Ja. Da sind ja nun mal auch Gelder, die, sag ich jetzt mal, da flöten gehen. Ne? Auf jeden Fall. Also Sony hat das richtig, richtig Geld gekostet. Und natürlich auch Vertrauen, ne? Ja, natürlich. Und das war ja, glaube ich, nicht das erste Mal, dass die da schon Probleme hatten. Dieses PlayStation Network wurde auch mal vor einiger Zeit schon gehackt. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht. Und da waren ja auch die Server irgendwie mehrere Tage oder Wochen sogar platt. Und wenn das dann so ein Kernelement ist von so einem Verkaufsschlager, dann kann ich das in wirtschaftlichen Ruin bringen. Definitiv. Weil du kaufst dann von mir aus, wenn gerade einer die Kaufentscheidung hat, ja, dann kaufe ich mir lieber die Xbox von Microsoft, weil die läuft, beispielsweise. Ja, da habe ich nicht diese Aussetzer. Genau. Aber wo man das Spiel spielt, ist halt letztendlich, glaube ich, egal. Die Spielekonsolen sind ja heutzutage alle irgendwie gut genug. Ja, richtig. Ja, aber schlimm ist, wenn du eben halt, ich sag mal, die Probleme ja nach Hause kriegst. Ja, also wenn jetzt nicht nur heißt, du kannst auf deiner Spielkonsole nicht mehr spielen, sondern wenn auf einmal, ich sag mal, die ganze Technologie und so, die hängt ja schon in deinem Fernseher drin. Ja, mit wie Kinect bei der Xbox hast du ja auch oftmals Kameras und Mikrofone in den Fernsehern drin, ja, die dann auf Sprache reagieren oder auf Gesten. Genau. Die auch erkennen, wer im Raum ist und dann dementsprechend irgendwie die Programmvorschläge machen, das Profil laden. Kannst du dich noch erinnern, wo die Xbox rausgekommen ist? Die war ja am Anfang mit dieser Kinect zusammen. Die war gebundelt, ne? Genau, die hast du direkt am Anfang nur mit der Kinect bekommen. Und die war dann standardmäßig so eingestellt, dass das Mikrofon die ganze Zeit permanent an war. Also die Xbox hat quasi 24 Stunden lang in deinen Raum reingehört, um angeblich dann auf Kommandos zu hören. Ja? Okay, Xbox. Ja, genau. Ja? Hast du das schon mal ausprobiert? Ich habe das letztes Mal gemacht. Ich habe das bei Google, ja. Ich, also ja, nicht bei der Xbox, ich habe ja keine Xbox, aber ich habe Google. Ich habe das bei der Xbox gemacht. Ja, ich hab letztens einen Freund besucht, der ist Xbox-Fan. Und der hat dann diese Kinect da stehen gehabt. Und da wollte er mir dann so schön zeigen, wie das dann funktioniert. Wir haben einen Film geguckt und da ist er dann kurz aus dem Raum raus. Ich sag, komm, mach mal Pause. Und er sagte dann irgendwie so, okay, Xbox, Pause. Und dann kam, wie bei Google, ne, da kommt ja auch dieses runde animierte Symbol da auf dem Handy, kam dann irgendwie oben rechts auf dem Fernseher, bums, ging das Ding in Pause. So, das war ja cool. Das war ja wirklich klasse. Und dann ein paar Minuten später kam er da wieder und sagte dann, okay, Xbox, abspielen. Nichts. Okay, Xbox, play. Nichts. Play. Bums, dann ging auf einmal ein Menü auf. Aber mehr passierte dann auch nicht. Also er musste hinterher nach 5 Versuchen oder so wieder diesen Controller nehmen und darüber wieder das Ganze starten. Also das funktioniert überhaupt nicht. Also wenn du jetzt da so ein Google-Handy zu nimmst oder von mir aus auch ein Apple, da ist ja schon erschreckend, wie gut da die Sprachkommandos funktionieren. Ich hatte ja bei meinem letzten iPhone nach dem vorletzten Update oder so gab es diese Funktion, Siri in den Ruhe- oder Bereitschaftsmodus zu bringen, wenn man das Netzkabel angesteckt hatte. Hm. Und dann während des Ladevorgangs habe ich dann halt gesagt so, okay Siri, und die hat sofort reagiert. Ne? Das ist schon echt beängstigend, was die so an Daten dann rüberfunken können. Und ich meine, wer weiß denn, ob das jetzt wirklich ausgeschaltet ist, wenn ich das Kabel da rausziehe. Im Endeffekt, wenn du ich sag mal, das Kommando eingibst, in dem Moment löst er so die Aktion aus. Du sagst, okay, Google, wie wird das Wetter morgen? Und in dem Moment sendet er irgendwie diese Daten, die er da aufnimmt, also was er so lauscht, an den Google-Server, gibt dann irgendwie direkt das Feedback, welche Wörter der erkannt hat. Und das funktioniert ja mittlerweile erschreckend gut. Und gibt dann quasi das Suchkommando zurück und ja, er spuckt dir dann die Ergebnisse aus. Ja. Und da siehst du ja auch erstmal, wie serverintensiv, also welche Möglichkeiten die da geschaffen haben. Weil wenn ich dann sage, wie sind die Öffnungszeiten von Poco in Wesel? Habe ich gestern noch gemacht. Ja? Hm. Dann sagt er auf einmal wirklich so, Bombs, Poco in Wesel ist derzeit geschlossen. Sie können Poco am Montag um 8.30 Uhr wieder besuchen. Boah. Wirklich, stand gestern. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Worterkennung direkt auf dem Handy machen oder ob die den ganzen Satz einfach rüberschicken. Machen die komplett auf dem Server. Also, weil in dem Moment, wenn du keine Internet-Connection hast, funktioniert diese ganze App nicht. Ja? Also, du musst eine Internet-Connection haben und dann spult er wohl simultan, wenn, ich weiß ja nicht, welche genauen Sachen der da aufnimmt. Ja? Die spult er auf jeden Fall dann zu dem Server rüber, der das dann übersetzt. Ganz lustige Tatsache in dem Zusammenhang. Bei iOS kannst du ja Siri fragen. Und wenn du dann Siri fragst, Siri, was ist das Christentum? Und dann spuckt Siri halt so aus bei Wikipedia Christentum. Jetzt kannst du bei iOS ja auch die Ortungsoption abschalten. Ne? Kannst du sagen, ich möchte mich nicht orten lassen. So, dann machst du die ganze Geschichte mit Siri, was ist das Christentum? Gibt Siri dir eine Antwort. Dann fragst du Siri, was ist das Judentum? Gibt Siri dir eine Antwort. Dann fragst du Siri, was ist der Islam? Und dann sagt Siri, Ortungsdienste müssen aktiviert sein. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Großartig, ja, das hatte aber mir auch schon mal jemand gezeigt, das stimmt. Ja, da hast du recht. Ja, und jetzt stell dir mal vor, es hört dir einer quasi 24 Stunden zu und ja. Weil das Gerät ständig Strom hat und ständig am Internet ist. Richtig, genau. Und welche Geräte sind das alle? Im Endeffekt ist es mittlerweile theoretisch dein Handy, weil du kannst es ja nicht kontrollieren, was der über das Mikrofon permanent aufnimmt. Das kann deine Xbox sein, das kann aber auch genauso gut dein Fernseher mittlerweile sein. Steht ja auch in den Benutzungsbedingungen von manchen Fernsehern drin, dass die halt 24 Stunden am Tag mithören können. Ist ja jetzt gerade rausgekommen von Samsung. Ja. Ist ein gutes Beispiel dafür. Dass man so einen Lizenzvertrag auch mal lesen sollte. Ich bin mal gespannt, ob irgendwann noch mal sowas bei Amazon rauskommt. Bei Amazon hat doch jetzt auch diese Boxen da entwickelt, und eines davon ist, meine ich, auch mit kompletter Sprachsteuerung. Die ist ja dafür gedacht, dass das Ding einem 24 Stunden am Tag zuhört. Das soll ja so ein persönlicher Sekretär werden. Da kannst du dann ja sagen, hier, Amazon-Teil, erinnere mich morgen um 15 Uhr daran, dass ich noch zur Messe gehen möchte und setz nochmal eben Gurken mit auf die Einkaufsliste. Ja, Dann irgendwie nachmittags fragt er dann, soll ich die Gurken online bestellen? Ja. Aber jetzt stell dir mal eben halt vor, du hast deinen Fernseher, wo du sagst, okay, keine Ahnung, okay, Fernseher, ARD, Bums, macht der ARD oder RTL, Bums, macht der RTL. So, jetzt meldet der aber eben halt nicht nur, dass du ARD dann und dann geguckt hast und dann RTL, sondern du, da war gerade noch Tante Trude zu Besuch und mit der hast du dann eben halt über Gott und der Welt gesprochen. Über deinen persönlichen Kredit. Genau. Ja. So, und der Fernseher hat mit. Der kleine Koreaner am Ende der Welt weiß Bescheid, dass du kein Geld zu Hause hast. Das geht alles schön nach Südkorea oder USA. Auf dem Server sind ja die besten Freunde. Ne? Ja. Und dann direkt quasi per Nulltarif direkt zu den ganzen Behörden dann dahin. Und die wissen direkt, was du im Wohnzimmer noch mit deinen Leuten da besprichst. Oder mach's, wenn die Nachbarin vorbeikommt. Beispiel? Können oder genauso gut die schlüpfrigen Sachen sein. Ja, du stehst auf Jungs. So, kommt halt ein Junge vorbei. Kein Schwein weiß das, nur der dumme Koreaner da hinten und der von der NSA, der Ami. Ja. So, und jetzt spinnt man noch ein Stückchen weiter. Das Ding hört nicht nur zu, sondern hat wie eine Xbox oder so auch eine Kamera eingebaut. Haben ist ja mal viel. Na, hast du so ein Fernseher, der kann auch direkt Skype oder so. Ja, dann ist da eine Videokamera mit eingebaut. Dann hören sie dich, dann sehen sie dich und können das sogar noch alles elektronisch auswerten. Ja. Und jetzt denken sie sich, mein Gott, den Christian, den haben wir doch in der Fetiche. Den können wir doch gut hier so ein bisschen erpressen. Der kann jetzt für uns mal ein paar Aufgaben erledigen. Der geht jetzt mal bei seinem Chef ins Büro, macht den Tresor auf und fotokopiert die Unterlagen für uns. Und wenn der das nicht macht, dann drohen wir dem halt, das ins Netz zu stellen oder seiner Frau zu geben oder so. Das Lustige ist ja, jetzt denkt man so, ach, das ist doch totaler Quatsch. Na? Warum sollte jetzt irgendeiner bei mir vor der Tür stehen und sowas irgendwie vom Leder lassen? Das Lustige ist, ich war damals ja bei der Bundeswehr. Na? Und ein Teil bei der Bundeswehr war damals, dass wir eine Aufklärung über den MAD bekommen haben, also den militärischen Abschirmdienst. War ein ganz normaler Lehrgang für jeden. Na? Und da ging es im Endeffekt nur darum, wie man verhindert, dass man, ja, so lächerlich sich das anhört, aber zum Spion wird oder missbraucht wird als Spion. So, und da ging es dann wirklich um ganz banale Sachen. Und da kam im Endeffekt das Erschreckende jetzt so im Nachhinein, weil es geht ja gar nicht immer darum, die was weiß ich, Verschlüsselungscode davon zu bekommen oder sonst was, sondern es können auch allgemeine Informationen sein, die an der richtigen Stelle genau benötigt werden. Ja. So, und du bist dann der Kleine, der dann, ich sag mal, okay, jetzt in dem Beispiel vom MAD war das jetzt wirklich so, da haben wir sogar ein Video gezeigt bekommen, so eine fiktive Szene, wie dann irgend so ein Typ dann so einen Soldaten da angesprochen hat in der Freizeit und dann so einen freundschaftlichen Weg gesucht hat und darüber versucht hat, dann Informationen dran zu kommen. So, das ist natürlich so die plumpe Art und Weise. So, jetzt hast du aber da eben halt Geräte, die bringen das von Haus aus mit, steht sogar noch eine Bedienungsanleitung drin, na, liest sich nur kein Schwein durch und du meldest das quasi direkt. Stell dir mal vor, du arbeitest bei einem Unternehmen, was irgendwie mit Sicherheitstechnik oder neue Innovationen irgendwie keine Ahnung zu tun hat. Und du redest zu Hause mit deiner Frau oder mit Freunden oder sonst irgendwie was über diese Themen. Und am anderen Ende hört unbewusst einer mit. Du hast ja sogar am Arbeitsplatz dein Handy liegen und dein Voice-over-IP oder ISDN-Telefon. Genau, wir waren vorhin beim ISDN-Telefon noch stehen geblieben. Mhm. Da warst du schon weg, da hatte ich erzählt, dass mein Vater mir mal Unterlagen gezeigt hat, wie so ISDN-Telefone funktionieren. Hm. Die hatten schon damals keine galvanische Trennung mehr drin. Wenn du den Hörer aufgelegt hast, dann warst du halt nicht mehr vom Netz getrennt. Und da konnte man über den sogenannten D-Kanal, konnte man dem Telefon Sachen sagen, was es dann machen soll. Zum Beispiel Mikrofon einschalten. Hast du nicht mitgekriegt? Das wusste ich gar nicht. Das kann man ja im Grunde auch mit jedem Handy machen. Also ich wusste nur, dass diese Verschlüsselung bei den DECT-Telefonen, glaube ich, war das ja, oder sogar noch die Vorläufer von DECT. CT1 Plus. Genau. dass das so unsicher war, dass die quasi schon mit dem Auto draußen stehen konnten, mit den Antennen auf dich gerichtet und konnten dann quasi schon alles simultan mithören. Ja, CT1 Plus konntest du ja, brauchtest ja nur ein normales Radiogerät haben und dann irgendwie ein bisschen am Frequenzband drehen, ja, am Kondensator, und dann bist du ja da drauf gekommen und konntest mithören, sogar beide Parteien. Ja, heftig. Ja. Also ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man sich dessen bewusst ist, was man da in der Hosentasche oder so mit rumträgt oder sich ins Wohnzimmer stellt. Das ist ja jetzt, man sollte nicht prinzipiell alles verteufeln. Ich sag mal, die Dinger machen im Alltag Spaß. Ich glaube, jeder benutzt die auch gerne, und also da zähle ich mich auch wirklich zu. Ich benutze auch gerne diese Google-Funktion. Nur das Wichtige ist eben halt, dass man ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie so eine Technologie funktioniert und was man damit machen kann und wo die Reise hingeht. Du hattest ja gerade gesagt, das wäre nicht ganz so abwegig, dass man halt, wenn man beim Militär ist, auch zum Spion geworben werden kann. Mhm. Und also die richtige Information an der richtigen Stelle platziert, muss ja gar nicht mal militärisch wichtig sein. Es kann ja auch schon sein, dass die richtige Information an der richtigen Stelle den nächsten Bürgermeister bestimmt. Ja, aber es reicht ja schon, wenn die auf einmal wissen, ja, der Kalle macht den Wachwechsel erst um, was weiß ich, 18.15 Uhr immer. Weißt du, der muss da immer auf Toilette oder guckt da heimlich Fußball oder so, so was ganz Lapidares. Aber das kann in dem Moment die richtige Information sein, weil die ganz genau wissen, um 18.15 Uhr habe ich eine Möglichkeit dazu, irgendwas zu intervenieren, keine Ahnung was, Schlüssel zu klauen, reinzuschlüpfen oder sonst irgendwie was. Beobachteten Fotos zu machen. Ja? So, und das sind so diese Kleinigkeiten, diese Nuancen, ja? Die dann eine große Rolle spielen können. Das hat ja auch mal jahrelang gut funktioniert in einem Parallelstaat. Ja. Ne? In der DDR war das ja nicht anders. Da wurde es halt auch geworben, wurde es erpresst mit Insiderwissen. Dann haben sie dich geworben und gesagt, so, jetzt tu mal was, sonst haben wir dich. Ja, also im Endeffekt ist es ja heutzutage Spionage 2.0. Ja. Du brauchst die Leute gar nicht mehr fragen, sondern die liefern dir unbewusst, ohne dass sie mitkriegen, und haben sogar noch Spaß dabei. Und das worldwide. Ja, was sie essen, wo sie shoppen sind, welche Krankheiten sie sich eingefangen haben. Ja. Also ist schon echt krass. Beunruhigend? Ja, sagen wir mal so, man muss sich dessen einfach nur bewusst sein. Ich denke mal, dadurch, dass so viel Schlimmes ja im Endeffekt noch passiert, weißt du, dass dieser ganzen Geschichte auch Grenzen gesetzt ist. Oder dass sie nur in kontrollierten Fällen vielleicht eingesetzt wird. Also irgendwie muss da ja noch ein bisschen mehr hinterstecken. Du meinst sonst hätt's ja wirklich Kontrollinstanzen? Ja, aber das heißt Kontrollinstanzen, aber ich sag mal, sonst hättest du ja automatisch so eine Big Brother is watching you Geschichte. Ja, was haben wir denn jetzt im Augenblick? Ja, aber ich meine, Big Brother war ja so diese Geschichte, du konntest dich ja keine Minute mehr frei bewegen. Du hattest keinen freien Raum, ohne dass, ich sag mal, sofort irgendwie aktiv gegen dich vorgegangen wurde. Ja gut, uns fehlt doch die Gedankenpolizei. Genau. Ja, aber na, also du, das läuft alles unbewusst im Alltag. Na, und den meisten ist es eben halt überhaupt nicht bewusst, dass da was läuft, weil ja auch auf die persönlich gar nicht zugegangen wird aktiv. Aber die Gedankenpolizei ist doch schon da. Zumindest so, dass sie dir Inhalte vorsetzen, von denen sie glauben, dass sie für dich relevant wären. Richtig. Ne? Und auch die kann man ja manipulieren, die Inhalte. Dein Facebook-Stream kann ja manipuliert werden, wie wir ja vor kurzem gesehen haben. Ja, da kannst du im Endeffekt nicht kontrollieren. Genau. Kannst du in dem Moment nicht entscheiden, ob die Information, die du da bekommst, richtig oder falsch ist. Oder vielleicht irrelevant und dir einfach nur als relevant dargestellt wird. Genau. Ja. Aber so genauso ist es ja bei Google. Google Now zum Beispiel, das ist ja auch so ein gutes Beispiel dafür, was dir im Endeffekt aufgrund deiner Positionsdaten, die du jeden Tag hinterlässt, deiner Kontaktdaten und so weiter, dir ein Profil generiert, was dir im Alltag angeblich helfen soll. Das heißt, das Ding weiß dann eben halt, wo deine Arbeitsstelle ist, das Ding weiß, wo du zu Hause wohnst, Und dann sagt er dir schon mal, pass auf, die Bahn hat jetzt Verspätung oder du musst die und die Bahn nehmen, um dann rechtzeitig zu deiner Arbeitsstelle zu erscheinen. Und übrigens, das Wetter wird auch noch so und so. Und wenn du noch deinen Termin in Leipzig hast, dann musst du den und den Flug nehmen um die und die Uhrzeit. Aber pass auf, da sind vielleicht Verspätungen. Ja, und wenn du dann noch irgendwie deine Rauchmelder und dein Heizungsthermostatsystem mit Nest verbunden hast, dann wird der wahrscheinlich Google Now auch noch sagen, wie warm es gerade zu Hause ist oder beziehungsweise fragen, ob es schon mal die Heizung anmachen soll. Ja, pass mal auf, ich setze jetzt sogar noch einen oben drauf. Das war nämlich letztens ein offizielles Statement von Google. Und zwar arbeiten die an einem Business-Dienst. Na? So, an dieser Business-Dienst, der soll so funktionieren, dass du als Geschäftsmann, also eben halt die Google-Plattform benutzt. Und dann gehst du beispielsweise in ein Meeting und Google nimmt dieses ganze Gespräch auf, aber jetzt nicht als Audiofile oder so, sondern ich sag mal, wie du diese Google-Suche machst, also mit dieser Worterkennung. Als Transkript. Genau, als Transkript, speichert das, wertet das aus und kann dir dann das so hinterher wieder anbieten. Du fährst ein paar Monate später wieder zu dem Kunden und die Software gibt dir einen Extrakt aus dem letzten Gespräch mit auf den Weg, nach dem Motto, das und das wurde besprochen, das und das sollte erledigt werden, ne? Nach dem Motto, bereiten Sie sich da und da drauf vor. Das ist ein Business-Dienst, den bezahlst du gegen Geld. Ne? Ja, aber es muss ja in dem Stadium sein, dass es schon funktioniert, vielleicht nicht hundertprozentig, aber es muss ja schon so weit sein, wenn ein Google-Manager darüber spricht und das quasi anpreist, dann muss es ja ein Stadium erreicht haben, wo du sagst, okay, es muss grundsätzlich erstmal funktionieren. Das sind die aus der Beta-Phase so fast raus. Genau. Und das ist natürlich dann schon, da muss man hellhörig werden, weil wie willst du da noch irgendwelche Datenschutzbestimmungen erfüllen? Mal ehrlich, ich sag mal, gerade in Deutschland wird immer damit das Schild hochgehalten, ach, große Betriebe brauchen Datenschutzbeauftragten, der muss so und so geschult sein und der muss dann Daumen drauf halten, dass dann die ganzen Sachen auch eingehalten werden im Unternehmen. Wie soll das denn noch funktionieren, wenn man solche Dienste nutzt? Ja gut, der Datenschutz, den unsere Gesetze meinen, beschränkt sich ja darauf, dass Mitarbeiter A nicht irgendeinen x-beliebigen Computer nehmen kann und gucken kann, was Mitarbeiter B verdient. Ja, da beschränkt sich das meistens drauf. Einfach die Gehaltsgeschichten nicht weiterzugeben. Aber der wesentliche Kern, der ist doch total unberücksichtigt. Ja, das hängt halt nach, ne? Ja, und das Schlimme ist, die verantwortlich sind erschreckend wenig darin geschult. Also die wissen, ist denen meistens sogar, glaube ich, meines Erachtens egal. Oder die wollen sich nicht mit der Materie auseinandersetzen. Also die Kontrollinstanz im Unternehmen, die versagt da völlig. Die muss dann vielleicht die gesetzlichen Vorgaben erfüllen und sagen, okay, wir haben den und den als Datenschutzbeauftragten bestimmt. Wir sind unseren gesetzlichen Forderungen nachgekommen. Du bist jetzt Datenschutzbeauftragter. Ja. Ja, okay, muss dann auch geschult werden. Hier gehen wir zu der Schulung. Ja, ist doch so. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du hast dann auch noch so einen Typen, Lieschen Müller. Die kriegt dann so eine 80-Seiten-Klatte mit Datenschutzbestimmung und kriegt irgendwie, keine Ahnung, wie lange so ein Lehrgang da geht, eine Woche oder so. Kriegt den aufs Auge gedrückt, hat eigentlich von der ganzen Materie kein Tuten und Blasen, eine Ahnung und hatte auch gar keinen Bock drauf. Und soll sich jetzt mit so einer hochkomplexen Materie im Unternehmen beschäftigen. Und kann sich nicht durchsetzen. So, was kommt dabei raus? Nix. Nichts. Überhaupt nix. Okay, Partei A weiß immer noch nicht, was Partei B verdient, aber Staat oder Unternehmen sowieso weiß ganz genau, was du tust. Ja. Ja. Und für viele Firmen ist es nun mal gerade die in Forschung und Entwicklung oder so was arbeitet, wo es um Know-how geht, also Wissenstransfer und so, ne? Wenn da das in die falschen Kanäle und so gerät und dann, sage ich jetzt mal, ein Unternehmen irgendwo auf der Welt auf einmal einen Vorsprung von mehreren Monaten hat, weil genau dieses Unternehmen eine Problematik gelöst hat, die dieses Unternehmen versucht schon seit langer Zeit zu lösen. Und das der einzige Grund ist, warum die ihr Produkt noch nicht auf den Markt gebracht haben. So, dann stell dir mal die Konsequenzen vor. Das geschieht doch wahrscheinlich häufig genug. Ja, Dann ist im Endeffekt normaler, ich sag mal, Unternehmens-, also so Wirtschaftsspionage. Nur, das ist jetzt auch dann wieder Next Level, ne? Also Version 2.0. Ja, ich glaube ja, dass Wirtschaftsspionage überhaupt der Grund ist, weswegen die diese ganze Überwachungsgeschichte überhaupt gemacht haben. Das geht nicht mal mehr um Terroristenbekämpfung oder so. Das ist alles Schwachsinn, was man da versucht, uns zu erzählen. Es wurde nachweislich noch nicht ein einziger Terrorist damit gefangen. Ne? Man hat jetzt da in Frankreich die Sache, die hat man nicht kommen sehen. Angeblich hat man die nicht kommen sehen. Dafür hat man aber eine Woche später in Belgien so einen Ring da präsentiert. Die hatten sie eh schon auf der Liste. Ne, die haben sie jetzt gerade nur hops genommen, weil das war gerade in dem Augenblick halt passend. Mhm. Damit das nicht so aussieht, als wären wir alle doof, machen wir jetzt halt international einen kleinen Erfolg. Hups, nehmen wir mal so ein paar Honks da hoch. Mhm. Das geht sich nicht darum, dass die Terroristen abwehren wollen. Vielleicht ist das ein Nebeneffekt, dass sie da vielleicht noch nach Stichwörtern wie Bombe und Al-Qaida filtern oder so. Letztendlich ist Wirtschaftsspionage, glaube ich, da der ausschlaggebende Punkt. Und da ist ja auch, da gibt's ja genug Beweise drüber und Unterlagen. Unter anderem halt auch Aussagen von Snowden, dessen Film man ja jetzt auch online gucken kann, endlich. Legal, so wie es aussieht. Ich hoffe mal zumindest, dass das legal ist. Der sagt ja auch, dass im Grunde gar nicht mal so die Terrorabwehr dahinter steckt, sondern dass Wirtschaftsspionage der Hauptgrund ist, um das Netz abzugreifen. Ja, und im Endeffekt, wenn du die richtige Strategie dahinter hast, kommst du ja auch an dein Ziel. Jetzt überleg mal, dreh das Rad mal ein paar Jahrzehnte zurück. Da gibt es nämlich ein schönes Beispiel dazu. Zweiter Weltkrieg. Ne? Da hatten die Deutschen noch diese Enigma-Verschlüsselung. Ja. So, und die Enigma-Verschlüsselung, die wurde ja dann durch so ein schönes Genie bei den Briten entschlüsselt. So, und was haben die Briten gemacht? Die haben natürlich nicht erzählt, pass mal auf, wir haben das jetzt hier entschlüsselt und jetzt können wir den Deutschen dann Schnippchen schlagen. Nö, die haben so getan, als ob sie nicht wüssten und die Strategie so gelegt, dass die nicht jeden Überfall oder so vermieden haben, sondern ich sag mal die großen Sachen, um sage ich jetzt mal den Krieg in eine gewisse Richtung zu lenken, die haben sie sich angeguckt. Da haben sie versucht, ihre Kräfte zu mobilisieren, mussten aber in den eigenen Reihen oder haben sich dafür entschieden, in den eigenen Reihen auch Opfer zu bringen. Na? Obwohl sie die Möglichkeit hatten, das zu entschlüsseln, zu nutzen, haben wir dann eben halt strategisch gesagt, okay, wir wollen das große ganze Ziel lieber erreichen und müssen dafür die und die Opfer einkalkulieren und bops. Auch krass. Machen Geheimdienste ja grundsätzlich so, ne? Ja. Um ihre Ziele zu erreichen, brauchen die schon mal was. Ja. Ja, ist doch immer wieder sehr erquickend. Ja, ich finde das auch heftig. Ja. Aber du hast eben halt, das ist ja interessant an der ganzen Geschichte. Du hast, wie du eben schon sagtest mit dem Cameron da, ne? Du hast einmal diese offiziell politische Geschichte, diese Instanz, die dann sagt, ich mische mich in deinen Alltag ein, von dem du ja mitkriegst. Also der sagt beispielsweise, ich möchte keine Verschlüsselung oder so haben. Ne? Und da, worüber wir jetzt gesprochen haben, das läuft ja quasi so im Schattennetz. Also das sind ja so Sachen, die werden gar nicht offiziell erzählt, die laufen einfach im Hintergrund, die Möglichkeiten hasse. Und im offiziellen Bereich wird immer wieder versucht, dann auch so Gesetze und so eben mal zu erlassen, die dir das Leben versuchen schwer zu machen. Na, ja, die dir auch so ein Gefühl von Sicherheit irgendwie geben, ne? Ja, auf der einen Seite wollen sie dir vielleicht geben, auf der anderen Seite gibt es eben halt Gesetze, wo du ja im Kopf packst. Also wie jetzt zum Beispiel diese Verschlüsselungsgeschichte, die der Cameron da verbieten will. Ja, das ist doch Mist. Da weißt du doch ganz genau, das ist ja für dich kein Vorteil. Ja, vor allen Dingen, dass der auch keine Ahnung hat, ne? Na, das gibt dir ja persönlich als Bürger kein Gefühl von Sicherheit, wenn die Politik dir verbietet, diese Verschlüsselung zu benutzen. Das ist eine ziemlich plumpe Art und Weise, da, sage ich jetzt mal, da die Gesetzgebung zu ändern. Ja, das wäre ja ungefähr so, als würden sie sagen, nee, ab sofort dürft ihr keine Sicherheitsgurte mehr tragen, weil sonst kriegen wir euch nicht aus dem Auto raus beim Unfall. Richtig, genau. So, und solche Sachen, das ist ja nun mal zahlreich, wo dann irgendwie mal schnell ein Gesetz verändert wird oder so. Meistens dann irgendwie kurz vor der Sommerpause noch irgendwie was ganz Wichtiges. Oder während der Fußballspiele. Ja, oder während der Fußballspiele. Und dann auf einmal heißt es dann 2 Tage später, Mensch, habt ihr überhaupt mitgekriegt, der Bundestag hat schon wieder das und das verabschiedet. Ja, und den Konsequenzen. Wenn die Lobby nicht groß genug ist? Wenn die Lobby nicht groß genug ist oder wenn es eben halt genau dann platziert wird, wenn keiner hinguckt, ne? Ja, da war, ja doch jetzt, der war doch jetzt vor kurzem wieder so ein interessantes Gesetz, was einem Sicherheit vorgaukeln soll. Sicherheit an öffentlichen Plätzen, zumindest Sicherheit aufs Persönlichkeitsrecht. Ja. Das ist eins von diesen guten Beispielen, was so irgendwie in der Nacht- und Nebelaktion mal eben so durchgegangen ist durch die Gesetzgebung. Was steht da jetzt genau drin? Ich kenne jetzt nicht den genauen Wortlaut, aber es geht im Endeffekt darum, dass, also du hast ja in Deutschland das Recht am eigenen Bild. Ja? So, und dann hast du jetzt, das muss ich selbst mal genau nachgucken, wie das jetzt, was sich jetzt im Januar genau geändert hat. Du darfst ja prinzipiell, wenn du jetzt Journalist, Fotograf oder so bist, na, und du bist jetzt auf dem öffentlichen Platz, dann darfst du keine Leute fotografieren. Also beziehungsweise, bisher war es eben mal so, du konntest zwar alles Mögliche fotografieren, aber du durftest es nicht veröffentlichen. Also in dem Moment, wenn du deine Bilder publiziert hast, ob jetzt in der Zeitung, in der Ausstellung oder sonst wie, dann konntest du Probleme kriegen, weil die jeweilige abgebildete Person ja sagen könnte, okay, ich fühle mich hier in meinem Persönlichkeitsrecht eingeschränkt, ich verklage dich. Da gibt es ja auch so einen aktuellen Fall von einem Street-Fotografen, der gerade verklagt wurde, weil sich da jemand auf seiner Ausstellung wiedererkannt hat. Richtig, genau. Das ist der Espen Eichhöfer, der ist Fotojournalist bei der Agentur Ostkreuz, die ist ziemlich bekannt in Deutschland. Und der hat dann wohl in Berlin auf so einem öffentlichen Platz, also auf so einer Fußgängerkreuzung oder so, hat der im Vorbeigehen eine Frau fotografiert. Da war irgendwie für eine Serie, die er fotografiert hat. Ja, und das Bild hat er dann im Rahmen einer Kunstausstellung in Berlin veröffentlicht. Aber die Frau war nur Beiwerk auf dem Bild. Die war jetzt nicht irgendwie im Close-up oder so. Nee, soweit ich weiß, war die schon im Fokus. Also okay. Da war schon klar, dass die Frau, also da hatte er sich auch drauf fixiert. Ich weiß jetzt nicht, wie die Pose da aussah, aber das war wohl ein interessantes Motiv. Und zumindest wurde das Bild dann auch in der Ausstellung gehängt und die Frau hat das mitgekriegt. So, und hat natürlich direkt den Anwalt beauftragt und gesagt, okay, hier auf Unterlassung, und der Eichhöfer, der hat dann auch direkt reagiert, hat sofort das Bild abgehängt. Jetzt war aber die juristische Geschichte schon am Laufen. Und das ging im Endeffekt vor Gericht. Und die Frau wollte dann aber nicht nur festgestellt haben, dass ihre Persönlichkeitsrechte beeinträchtigt wurden, sondern hat auch auf Schmerzensgeld geklagt. Ach du meine Güte. So. Und jetzt hat der Espen Eichhöfer einfach gesagt, okay, pass mal auf, wir brauchen in Deutschland mal eine vernünftige, klare gesetzliche Regelung, ob diese Art der Straßenfotografie, die ja nun mal einen sehr, sehr hohen kulturellen Stellenwert auch besitzt, wie die in Zukunft in Deutschland geregelt ist. Also ob es wirklich nicht mehr möglich sein kann, dass man als Künstler, also das muss man jetzt aber herausstellen, also jetzt nicht als Otto-Normalfotograf, sondern schon als Künstler im Sinne des Gesetzes, die Möglichkeit hat, solche Aufnahmen zu machen, ohne dass grundsätzlich heißt, dass da die Persönlichkeitsrechte irgendwie verletzt wurden. So, und da hat er gesagt, okay, pass mal auf, also diese Instanz vor Gericht, wo es ums Schmerzensgeld ging, hat der Richter dann wohl gesagt, okay, Schmerzensgeld ist nicht, aber wohl klar, die Persönlichkeitsrechte sind verletzt. Also da gab es dann eben halt schon mal die Entscheidung. Jetzt möchten beide Instanzen, möchten jetzt aber weiter fechten, und der Eichhöfer möchte dann so weit gehen bis zum, ich glaube, Bundesverfassungsgericht müsste dann dafür zuständig sein, um zu klären, wie die, ob es eine Möglichkeit gibt für die Streetfotografie in Deutschland in Zukunft oder eben halt nicht. Hat ja auf jeden Fall eine lange Historie, die Streetfotografie, nicht nur in Deutschland, sondern grundsätzlich. Richtig. So, und jetzt nur mal, um kurz in den Kreis zu schließen. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sieht das neue Recht so aus, dass du noch nicht mal mehr das Foto machen darfst auf der Straße und dann gehst du zu der Person hin und sagst, okay, pass mal auf hier, ich habe gerade ein schönes Foto von dir gemacht, ich möchte das veröffentlichen, sondern in dem Moment schon rechtswidrig, wenn du den Auslöser drückst. Also du müsstest quasi zuerst zu dieser Person hingehen, sagen, okay, ich möchte ein Foto von dir machen und dann dürftest du erst das Foto machen. Das heißt, auf der Kölner Domplatte stehen jetzt 1000 Polizisten und gucken dir jetzt auf dein Smartphone. Ja, also, das darfst du jetzt auch wiederum nicht sehen. Also es geht ja jetzt nur um eine alltägliche Szene, wo es um eine ganz normale Person aus dem Alltag geht, die dann abgelichtet wird. Es geht jetzt nicht um Personen des öffentlichen Lebens die irgendwie Szenen, die mit journalistischer Berichterstattung zusammenhängen. Also als Beiwerk darf eine Person immer noch auftreten, ja, aber ja. Halt nicht als genau, nicht als Kern. Also du nimmst eben mal Lieschen Müller auf der Straße, fotografierst die, weil die, ach, keine Ahnung, einen Klumpfuß hat oder eine Behinderung oder sonst wie. Na, also besonders, da ist nämlich eben halt auch die gesetzliche Änderung, irgendwie du darfst Menschen nicht irgendwie unvorteilhaft abbilden. Das heißt, wenn es jetzt um Obdachlosen geht, wenn es um einen körperlich Beeinträchtigten geht, das darf nicht irgendwie suggeriert werden, dass so eine Person dadurch diffamiert wird. Na? So, und im Endeffekt heißt das für dich als Fotograf oder Journalist, du möchtest irgendwie den aktuellen gesellschaftlichen Stand dokumentieren. Du möchtest zum Beispiel sagen, ja, wie sieht das denn jetzt momentan in Köln auf der Straße aus? Na, was tummelt sich denn da so rum? Na, die Frau im Nerz, der Prollo aus der Kneipe, na, der Fußballfan, der Penner. So. Und die darfst du. Du hast aber ein schlechtes Bild von Köln. Nein, ich hab ja jetzt mal alle gesellschaftlichen Schichten so aufgelistet. Nein, ist egal, ob der Akademiker oder sonst was eben halt ist. Ne? Du darfst diese Personen nicht fotografieren. Ne? Und das ist eben halt ein ganz wichtiger Faktor, wenn gilt du... Gilt dann als Straftatbestand oder... Ich meine, das gilt mittlerweile sogar als Straftatbestand. Aber auf jeden Fall hast du so oder so die gesetzliche Regelung, die war ja sowieso schon da, dass du die in dem Moment in ihren Persönlichkeitsrechten eben halt verletzt. Und deswegen darfst du die Sache nicht veröffentlichen, weil die Leute haben das Recht, selbst zu bestimmen, ob sie eben halt auf dem Foto erscheinen wollen oder nicht. Boah, wenn das ein Straftatbestand ist, dann gehe ich demnächst nach Köln in die Fußgängerzone, schnapp mir meinen persönlichen Polizisten und zeige jeden an, der fotografiert. Weil die müssen ja ermitteln. Nee. Erst in dem Moment, wenn du es veröffentlichst. Also die Fotos machen darfst du ja. Nur du darfst sie nicht veröffentlichen. Und ich sag mal, als Fotograf oder Journalist hast du ja die Intervention, das zu veröffentlichen. Sonst würdest du es ja nicht machen. Du lebst ja davon. Ja, genau. Also du verfolgst ja ein gewisses Ziel. Du möchtest, keine Ahnung, die Leute eben halt auf eine gewisse Thematik sensibilisieren oder eben halt deine Geschichte erzählen. So, und das ist ja dann nicht möglich. Kannst du dann nur deine Story mit Stockfotos untermauern? Ja, also wo ich auf jeden Fall weiß, ich meine, das war Ungarn. In Ungarn ist es wirklich letztes Jahr gesetzlich so umgesetzt worden, dass du noch nicht mal mehr auf den Auslöser drücken darfst. In dem Moment ist es ein Straftatbestand. Ja gut, in Ungarn regiert auch Viktor Orban. Und Viktor Orban, der hat ja eh, glaube ich, wenn ich das mal so sagen darf, meines Erachtens den Knall nicht gehört. Aber in New York zum Beispiel, in New York darfst du, gibt's kein Bild, kein Recht auf das eigene Bild. Ja, aber wusstest du, dass du kommerzielle Fotografie angemeldet haben musst? In New York? Soweit ich weiß, ja. Also sobald du kommerzielle Fotografie betreibst, musst du auch eine Genehmigung dafür haben. Und zum Beispiel, und das weiß nämlich keiner, das habe ich durch Zufall mitgekriegt, in London ist es ähnlich. Also wenn du als Fotograf jetzt nach London rüber jettest, ne, und sagst, ach komm, jetzt hier für ein Fuffi einmal mit Ryanair rüber und ich nehme jetzt ein Model im Gepäck mit und fotografiere die jetzt mal in eine City irgendwo, gibt da so richtig tolle Locations da. Darfst du nicht. Also wenn die Bobbys da erwischen mit einer professionellen Fotoausrüstung, dann werden die dich ganz nett darauf aufmerksam machen, dass du in London nicht kommerziell ohne Genehmigung fotografieren darfst. Ich hatte so eine Begegnung ähnlicher Art ja in Lübeck in der Marienkirche. Da bin ich ja mit Stativ rein und habe da Langzeitbelichtungen gemacht. Und dann wurde ich auch angesprochen. Ist das privat oder geschäftlich? Nein, das ist privat. Ja, weil genauso war doch in den letzten Jahren diese Thematik mit diesen Schlössern in Brandenburg. Ich meine, da war doch Brandenburg. Wo dann die Gesellschaft, die diese Bauten da restauriert oder so, dann gesagt hat, nein, da darf nicht mehr fotografiert werden. Nur noch mit Genehmigung und mit Lizenzgebühren und so weiter. Ja. Und ich glaube, da gab es ja sogar die Problematik noch nicht mal von einem öffentlichen Platz aus. Also wenn du auf einer Straße stehst und von der Straße aus etwas fotografierst. Was Panoramafreiheit. Genau. Ja. Dann dürftest du das ja normalerweise ohne Probleme fotografieren. In dem Fall aber nicht. Das ist ja wie mit dem Eiffelturm bei Nacht. Genau, das wäre jetzt das nächste Beispiel gewesen. Du wirst immer weiter eingeschränkt und gerade beim Eiffelturm ist eben halt das Krasse. Das gilt dann nachts, wenn es beleuchtet ist, als Kunstwerk. Und deswegen darfst du das, also du darfst es zwar fotografieren, aber du darfst es dann eben halt nicht irgendwie kommerziell verbreiten oder so, weil es ein Kunstwerk ist und dann urheberrechtlich dann eben halt bei dem jeweiligen Künstler. Der ist aber, glaube ich, schon jahrelang tot. Das weiß ich nicht, aber da gibt es bestimmt irgendeinen, der die Rechte geerbt hat. Genau. Und der klagt dann nämlich. Irgendeiner klagt immer. Ja, ich habe schon lange keine Abmahnanwälte mehr gehört, nachdem sie dieses Gesetz da reformiert haben, dass die erste Abmahnsumme gedeckelt ist, sind die recht still geworden, die Abmahnanwälte. Ich weiß es nicht. Ich habe im Endeffekt nur von diesem einen prominenten RedTube-Fall da so die Medien da verfolgt, weil das war ja wirklich, das war ja ein ganz krasses Ding, ne? Wo dann also dieser Anwalt, der in Deutschland die Abmahnung verschickt hat für die Leute, die angeblich auf diesem RedTube-Portal urheberrechtlich geschützte Inhalte sich angeguckt haben. Der hat ja sogar dann seine Lizenz verloren. Ja, den haben sie auf die Anwaltskammer geschmissen. Genau, und hat dann irgendwie noch privatrechtlich einen rangekriegt oder zumindest steht er vor Gericht oder so. Ich weiß es nicht. Also den haben sie richtig völlig auseinandergenommen. Aber schlussendlich viel über die Hintergründe hat man auch gar nicht erfahren über die Berichterstattung. Also nur, klar, den haben sie aus dem Verkehr gezogen, aber warum, wieso, weshalb? Reicht ja auch dumme Sau. Ja. Ne? Also ich denke mal, das waren ja mehrere Leute, die da die Fäden gezogen haben. Ja, vor allen Dingen, ich meine, auf welcher Rechtsgrundlage, ne? Du hast ja nur die Filme angeguckt. In dem Moment, wo du die angeguckt hast, hast du die ja nicht gestreamt. Und streamen ist, soweit ich weiß, in Deutschland nicht erlaubt. Also verbreiten ist nicht erlaubt. Nee, der Down, ich glaube, das Stream, also das nicht speicherbare sich anschauen, das ist erlaubt. Das erlaubt, du darfst nur nicht speichern. Ja, und natürlich nicht verteilen, ist klar. Ja? Aber wie gesagt, das ist so ein Graubereich. Ja, und du darfst nicht streamen, wenn du dir sicher sein kannst, dass es ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist. Zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel so auf so Seiten gehst, die aktuelle Videotitel oder Kinotitel bereitstellen. Ich glaube, das ist auch nicht erlaubt. Müssen wir jetzt noch einhaken, dass das keine Rechtsberatung ist? Nee, Rechtsberatung dürfen wir ja nicht machen. Wir sind ja keine Rechtsanwälte. Genau. Das müssen wir ja klarstellen. Ist ja auch nur mein Glauben, ja, dass das nicht erlaubt. Aber es ist total kompliziert und so. Ne? Also der eine, es gibt ja irgendwie verschiedenste Streaming-Portale. Ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus. Aber du hast immer wieder, dann gibt's irgendwelche Sachen, wo du dann Serien streamen kannst oder so. Und dann hörst du wieder ein paar Tage später, dass sie irgendwie wieder was hops genommen haben, was dann doch anscheinend nicht legal war. Also ist alles, du bewegst dich da, glaube ich, immer in sehr dunklen Graubereich, wenn man da solche Dienste nutzt, wo man eigentlich weiß, okay, woanders kostet das Geld, da kriege ich umsonst, dann sollte man eigentlich schon ableiten, okay, das kann nicht ganz koscher sein. Und wenn dann die Qualität des Films dann auch noch zu wünschen übrig lässt, dann kann man sich erst recht seine Gedanken machen. Richtig. Und ich denke mal, wenn man da irgendwie bei solchen Anbietern so Video-on-Demand-Dingern, die gibt's ja jetzt wie Sand am Meer. Netflix! Beispielsweise, aber den kenne ich nicht. Also den habe ich nicht benutzt. Netflix und Maxdome und Sky. Maxdome Erfahrung habe ich und ich habe jetzt aktuell Amazon. Amazon Prime, ja. Na? Ja, Instant Video. Oder ja. Instant Video, ja. So, und ja, mal ehrlich, ich sag mal, für ein paar Euro im Monat, wenn du Spaß daran hast, dann hast du ein schönes Videoangebot und weißt ganz genau, da gehst du kein Problem ein, ne? Ich habe mir ja jetzt Netflix geklickt, diesen Probemonat, den kostenlosen. Mhm. Da sagte meine Freundin, ja, hier, guck dir doch mal die Serie an. Und dann bin ich da auf die Netflix-Seite gegangen und hab mal so gestöbert, so, ist gar nicht da, die Serie. Dann die Suchfunktion bemüht, kam nicht. War nicht zu sehen. Dann habe ich meiner Freundin gesagt, hör mal, ich finde das hier nicht. Sagt so, wieso findest du das nicht? Habe ich doch schon so und so viele Staffeln geguckt. Ich sag, nee, finde ich nicht. So, kein Problem. Netflix Support Chat. Da habe ich den Typ angechattet. Ich sag, hör mal, hier die Serie Homeland, möchte ich gern gucken. Gibt's nicht. Nee, sagt er, für Homeland haben wir noch keine Verträge für Deutschland. Kann das sein, dass deine Freundin im Ausland wohnt? Ich so, ja. Ja, dann kann das sein, dass die Homeland gucken kann. Naja gut, ich denke, bist ja nicht dumm, ne? Wofür gibt's denn VPN-Tunnel? VPN-Tunnel in das Land aufgemacht, in dem meine Freundin lebt. Zack, konnte ich die Serie gucken. Jetzt habe ich so leichte Probleme mit meinem VPN-Tunnel. Ab und zu kackt das Ding einfach mal ab. Dann bist du wieder in Deutschland. Das ist total lustig. Netflix kriegt das also mit, dass ich, während ich Serien gucke, öfter mal so einfach mal hier bin in der Welt und mal da bin in der Welt und mal da bin und begrüßt mich dann auch immer schön so, ach, Sie sind mit Netflix auf Reisen, toll. Sie können jetzt hier Ihre Serie weitergucken. Nein, hier können Sie Ihre Serie nicht gucken, weil Sie sind in diesem verfickten Land, in dem wir keinen Vertrag haben. Ja, das habe ich aber, also so ähnlich wegen diesen ganzen Lizenzen, die da immer abschließen. Das hatte ich bei Maxdome beispielsweise. Damals hatten die da so einen Tarif, da hast du irgendwie, keine Ahnung, so und so viel Euro im Monat bezahlt und hast dann noch 5 Blockbuster-Gutscheine bekommen. Da konntest du dann irgendwie so ganz aktuelle Filme dir dann da angucken. Ja. So. Und dann hast du so eine Funktion gehabt, du konntest direkt immer so alles auf die Wunschliste setzen. Also so, weil ich mir später angucken möchte. Ja, so eine Merkliste, ja. Genau. Und dann habe ich da so, mal durchgeguckt, den Film. So, jetzt hatte ich aber keine Zeit, die Filme zu gucken. Also ich gucke eben halt nicht so häufig, nur mal so sporadisch. Und dann gingen auch mal ein paar Monate ins Land. Und dann gucke ich auf einmal auf meiner Merkliste. Nö, der Film existiert nicht mehr, der nicht mehr. Und da waren dann aber so diese, ich sag mal, Blockbuster oder so, also wo du sagst, okay, das waren jetzt so namhafte Filme, die wirklich mal bekannt waren. Und die konntest du dir dann nicht mehr anschauen, weil die Lizenzen dann nicht mehr für den aktuellen Zeitraum dann hatten. Ich hatte ja mal so eine Apple TV und dazu auch so ein Watch-Ever-Abo abgeschlossen. War sehr praktisch. Direkt auf der Apple TV vorinstallierter Client für Watch Ever, wurde über Apple Bezahlsystem abgerechnet. Und dann hast du aber auch oft genug gesehen, so auf der Startseite von Watch Ever, das siehst du aber auch jetzt bei Netflix zum Beispiel, diesen Artikel können Sie noch so und so lange gucken, so und so viele Tage. Oder bald auslaufende Serien, Filme, Gott weiß was. Dann willst du eben eine Serie gucken, ist nur noch Staffel 2 und 3 da. Die erste Staffel haben sie keine Lizenzen mehr für. Ja. Das ist jetzt aber auch zum Beispiel bei Amazon, das haben die auch wieder ganz geschickt gemacht, ne? Gerade diese Serien, die sind ja total in im Moment. Ja, und dann kannst du dir eben halt eine aktuelle Staffel, kannst du dir anschauen. Und sind drei Sachen bei Amazon. Einmal, entweder kriegst du sie nicht, oder sie sind in diesem Amazon Prime, ne, mit drin, aber du kannst sie dir aktuell nicht anschauen, weil du dann eben halt nur die aktuelle Staffel momentan freigeschaltet hast. Auch geil. Auch geil. Ne? Die anderen musst du dann extra bezahlen. 14,90 Euro, dann darfst du dir eine andere Staffel angucken. Ja. Kannst ja auch den ganzen Kram kaufen, also kannst ja mieten, kaufen, keine Ahnung was, ne? So. Aber das nervt total. Und dann hatte ich hier am Anfang, hatte ich mal in Doctor Who reingeguckt. Oh, geil. So, und da hatte ich dann so mit der ersten Staffel angefangen, aber da kam wieder das Problem, ich habe nicht immer Zeit. Bin kein regelmäßiger Gucker. Und da habe ich mir dann Folge 1 angeguckt, Folge 2 angeguckt, Folge 3 angeguckt und dann habe ich irgendwie aufgehört. Und dann kurze Zeit später, ne, diese Staffel steht nicht mehr zur Verfügung. Ja, die zweite auch nicht. Ist die dritte Staffel wieder. Ja, da macht das ja aber auch keinen Spaß mehr so, ne? Nee, also gerade wenn es so Sachen sind, wie die du chronologisch gucken möchtest. Also ich gucke mir jemand ganz gerne auch Two and a Half Men an. Das ist so ein Ding, wenn du so grob weißt, wie der ganze Laden da so aufgebaut ist, dann kannst du jede Folge unabhängig voneinander gucken. Da ist egal, ob du Staffel 11, Staffel 6, Staffel 5 oder wie auch immer guckst. Hauptsache, es fallen irgendwelche frauenfeindlichen Witze. Genau. Na, aber ich sag mal so wie bei Doctor Who oder so, wo da eine gewisse Story auch so aufbaust und dann die Charaktere ja auch hinterher dann springen, da musst du chronologisch gucken. Klar. So, macht ja auch keinen Sinn. Guck, Lost oder so, keine Ahnung. Also Sachen, die irgendwie aufeinander aufbauen, kannst du total vergessen. Und das ist das, was die Filmindustrie immer noch nicht gerallt hat. Ne? Ich meine, so jetzt die Musikindustrie, die hat das ja so langsam jetzt raus. Ne? Die sagen, okay, hier, du kannst jeden Titel auch als MP3 kaufen. Ne? Wir machen jetzt auch ohne Digital Rights Management, scheiß drauf, wenn du das Ding kopieren willst, kopier das einfach. Ja. Da funktioniert das jetzt. Mit den E-Books funktioniert das auch nicht. Weil entweder hast du ein Kindle oder du hast dies oder du hast jenes und dann kannst du das Buch nicht zurückgeben, beziehungsweise du kannst es dann nicht weiter veräußern, was ja auch immer noch so eine Sache ist. So eine MP3, die kann ich dann halt sagen, komm, scheiß drauf, ich höre die nicht mehr, ich verkaufe dir die notfalls, was nicht erlaubt ist, weil ich niemals machen würde. Ne? Aber bei so einer MP3 könnte man immer noch sagen, hier Ware gegen Geld, rein theoretisch. Ja. Bei so einem Film geht es nicht, weil der ist halt gestreamt und der ist auch mit deinem Konto verbunden. Jetzt Apple so langsam aber sicher anfängt mit diesen Familienkonten, wo die sagen, okay, früher gab es halt eine DVD, die hat sich der Vater angeguckt, die hat sich die Mutter angeguckt, der hat sich der Sohn angeguckt und die Tochter mit in die Schule genommen. Wenn die alt genug war, jetzt geht's ja so langsam, dass man sagt, okay, Vater mietet sich einen Film und der Rest der Familie kann dann auch irgendwie gucken, wann er will. Ja, ja. Wobei, ja, da sind ja noch so Krähenfüße dran, wie man braucht dann irgendwie eine Kreditkarte und also Scheiß, aber gut. Ja, ja. Nee, aber der Beispiel ist ja schon richtig. Zum Beispiel guck dir hier Google an, ne? Google ist jetzt zum Beispiel ist vor einiger Zeit hier hingegangen, wo sie diesen Google Play und also diese ganze Rundum-Service-Geschichte zwischen PC und den Handys dann geschaltet haben. Die haben ja auch diese Musikbibliothek integriert. So, und wenn du jetzt einen MP3-Titel bei Google Play kaufst, dann kommt er in deine Playlist, sag ich jetzt mal so rein, also heißt meine Musik oder meine Alben, die kannst du dir dann im Browser anhören, die kannst du dir auf deinem Handy anhören. So, jetzt bist du aber erstmal nur in dieser Cloud drin. Du kannst aber dann hingehen und auf dem PC beispielsweise einen Klienten installieren und dann kannst du diese MP3s auch ohne Right Management runterladen. Ja, die so. Von Amazon auch. Dann hast du die hast du ja auch gekauft. Die gehören ja auch dir. Nein. So. Ja, die Lizenz. Ne? Du hast die Lizenz, das anzuhören und abzuspielen, so. Ja. Du kannst aber dann mit denen hingehen und kannst du sagen, okay, ich möchte jetzt im Auto, mein Auto hat aber nur einen CD-Player. Ne? Dann packst du die eben halt, brennst sie auf eine CD für deinen Eigengebrauch. Fertig. Ich glaube, das ist nicht untersagt. Ne? So, oder du kannst es wenigstens archivieren. Das heißt, du hättest in dem Moment sichergestellt, wenn der Dienst eingestellt wird, dass du wenigstens eine Sicherheitskopie hast. Die du ja für hast dich aber nicht bei den Filmen. Genau, das hast du eben halt nicht. Da bin ich mal gespannt, wie die das irgendwann mal lösen wollen, das ganze Problem. Weil wenn du jetzt so, du hast, sag ich mal, bei Amazon, du hast bei Maxdome oder Watchever, hast du einen Film gekauft. So, und du hast den aber nur auf der Plattform zur Verfügung. Und dann wird der Dienst irgendwann eingestellt. Und was dann? Das ist mir damals so gegangen. Bei Apple hatte ich einen Film gekauft, habe den auf meinem iPhone gehabt. gelöscht und wollte Monate später wieder gucken. Ja, war natürlich gelöscht. Auch ich denke, ist wie bei der Musik, ne? Lädst du dir denn nochmal runter? Ja, Pustekuchen. Muss ich ein zweites Mal für den Film bezahlen. Inzwischen haben sie es so gemacht, du kannst auch die Filme im Nachhinein runterladen. Mhm. Geht also nicht verloren, wenn es bezahlt ist. Aber was ist, wenn Apple mal pleite ist? Ja. Dann muss ich meine Sicherheitskopie halt auf meiner eigenen Festplatte haben. Gut. Aber habe ich nicht auch letztens irgendwann mal was gelesen davon, dass auf E-Books Bücher verschwunden sind? Bei E-Books Bücher verschwunden sind? Ja, dass die irgendwie offline genommen wurden, weil da die auf den Index gekommen sind oder wie auch immer. Und das, dann war, das weiß ich jetzt von nicht. Von den E-Books runtergenommen worden, aber da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Also da recherchiere ich nochmal. Ich weiß nur, dass im Endeffekt dieses ganze Lizenzmanagement bei den E-Books kompliziert ist. Also wie du eben schon sagtest, du hast natürlich die Plattform. Amazon ist ja ganz groß mit seiner Kindle-Geschichte. Das ist ja wie so ein, ja, ist ein eigenes selbstgeschlossener Mikrokosmos. Du brauchst ein Kindle-Gerät, um dir halt anzuschauen oder irgendwie eine Kindle-App. So, da kannst du dir eben halt die gekauften Inhalte oder gemieteten Inhalte drin anschauen. Ja, kannst du aber nichts rauskopieren aus den Texten. Nein, genau. So, wenn du jetzt zum Beispiel bei Weltbild und Co., ne, Hugendubel oder wie sie nicht alle heißen, wenn du dir da ein E-Book kaufst, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder kriegst du eine Digital Rights Management freie Version, die ist dann irgendwie als EPUB oder sonst wie, ne? Die kannst du dir auf jedes Lesegerät, was irgendwie dieses Format sich anschauen kann, kannst du einfach drauf kopieren und durchlesen. Und dann gibt's eben halt die geschützten Inhalte, da gibt's eine andere Endung, ich weiß nicht, wie die heißt. So. Und dann musst du nämlich hingehen und, jetzt darf ich nichts falsch erzählen, Hugendubel und Weltbild, so diese Gruppe, die arbeiten dann mit diesem Adobe Digital Rights Management Tool, also es ist eine Software, die musst du dir von Adobe runterladen, kostenlos, die installierst du. Und dann musst du quasi wie so eine Art, also dieses EPUB, was du dann runterlädst, das wird dann, ist so ein Zertifikat drin. So, und das wird dann quasi über diese Applikation auf dein Lesegerät kopiert und dann quasi darüber irgendwie entschlüsselt. Und dann kannst du es erst lesen. Aber halt auch nur lesen und keine Texte kopieren. Nee, nur lesen. Ne? Ja. Also du hast zwar dann quasi physisch als Datei das Buch, du kannst es auch archivieren, du kannst es aber irgendwie auch nur eine gewisse Anzahl von Malen aktivieren oder keine Ahnung, wie das genau gelöst ist. Krasse, ja. Lustig gesagt, physisch als Datei. Ja. Datei. Ja, nee, du Einsen hast, und Nullen sind ja immer noch keine physikalische Eigenschaft. Du hast aber eine Datei, die du archivieren kannst. Was für die du selber verantwortlich bist, ja. Richtig. Ja, aber du hast es wenigstens. Das ist ja auch immer der Gedanke bei den Leuten, es irgendwie zu haben. So eine Cloud, die ist ja nun mal so wolkig, das ist nichts, was du greifen kannst. Das ist ein Service, den du nutzen kannst, wo du deine Inhalte lagerst, wo du auch drauf zugreifen kannst. Aber ich sag mal, auf der persönlichen Festplatte kannst du ortsunabhängig sofort irgendwie darauf zugreifen, dir das angucken, auch wenn du nicht mit dem Internet verbunden bist. Ja. Ja. Und das ist eben halt so ein ganz wichtiger Faktor, den die Leute irgendwie auch sich wünschen. Also alles bekommst du, nur Filme, da sträuben die sich so dermaßen gegen, das bekommst du nicht in den Finger. Ja gut, ich meine, so ein ähnliches Prozedere verfolgt ja auch Spotify. Da wird ja auch halt alles nur gestreamt. Ja, ich glaube, da haben die sogar mittlerweile so ein etwas anderes Modell, ne? Ich habe mich da nicht genau mit auseinandergesetzt, aber du kannst irgendwie auch ohne Premium-Abo kannst du Musik hören. Ich glaube, dann kannst du nur nicht wählen, was du hören willst oder nur so Spartenkanäle. Ja, und dann kannst du irgendwie Premium für, keine Ahnung, 10 Euro im Monat abschließen und dann kannst du dir deine Playlist selbst zusammenstellen aus dem ganzen Fundus, den die da haben, ne? Aber gut, ich bin nicht so der Musikfreak und das, was bei Spotify läuft, das ist eh nicht meine Musik. Ja, das ist auch das Problem bei mir. Ich sag mal, da sind so viele Sachen dabei. Ich liebe zum Beispiel die 70er, 80er teilweise. Und da habe ich dann, also auch so Filmmusik, so Soundtracks und so ein Kram. Grundsätzlich die ganzen Sachen findest du bei solchen Diensten nicht. Absolut nicht. Keine Chance. Ja, ist halt mehr Mainstream, ne? Ja, genau. Die großen Künstler gehen jetzt alle dahin. Ja, aber auch gewisse Künstler meiden das, ne? Weil die absolut nichts von diesen ganzen Modellen da halten und die sagen, okay. Weil sie nicht bezahlt werden. Ja, aber ich glaube. Pro Song 0,01 Cent oder so. Ich weiß nur, das war ein Beispiel, das war dieser, der Farin-Urlaub. Ne? Der hatte sich nämlich in einem Interview einmal so richtig darüber aufgeregt. Da muss wohl Spotify, glaube ich, hingegangen sein und irgendwie Stücke von dem online gestellt haben. Ich weiß jetzt aber nicht, wie das gelaufen ist. Und da ist er rechtlich gegen vorgegangen. Und da sagte er nur in dem Interview, die sollen es sich noch ein einziges Mal wagen, irgendein Musikstück von mir online zu stellen. Dann kriegen die richtig Ärger. Also er will einfach die Sachen nicht online haben. Also seine Einstellung ist einfach, Leute, die meine Musik hören, die sollen in den Laden gehen und die CD kaufen. Macht ja, jetzt habe ich den Namen schon wieder nicht griffbereit. Okay, gibt ja noch einen, der das so macht. Ich glaube, da gibt's zahllose. Genau, ja, da gibt's mehrere. Auch mein Gehirn so manchmal, was Namen angeht, ne? Auch meins ist ganz schlecht. Wenn ich mir eins nicht merken kann, dann sind's Namen. Regener, Sven Regener. So heißt er. Guck mal, dir fällt es ja wenigstens noch ein. Mir fällt es nicht mehr ein. Das ist ein guter Künstler und ich zahle auch gerne für seine Musik. Aber ich möchte gerne vorher bei YouTube mal 1, 2, 3 Mal in die Lieder reingehört haben und dann entscheide ich mich halt für den Kauf. Ich kaufe meine Musik ja auch. Ne? Ja. Also ich hab so, weiß ich nicht, gefühlte 3000 Titel auf meiner Festplatte, die ich mal irgendwann von irgendjemandem bekommen habe, die höre ich mir eh nicht an. Entweder ist es eine scheiß Qualität oder sind scheiß ID3 Tags dabei, sind also schlecht beschriftet und lassen sich schlecht suchen und sortieren. Oder aber es ist nicht meine Musik. Und wenn mir Musik gefällt, dann zahle ich dafür. Auch genau wie mit Software. Ich möchte die ausprobieren können und wenn sie mir gefällt, zahle ich sie auch. Also ich zahle jeden Monat einen fetten Obolus an Adobe, damit ich deren Produkte nutzen kann. Ich habe mir Reaper gekauft. Ich sehe da auch gar kein Problem, Software zu kaufen. Gute Arbeit muss bezahlt werden. Richtig, sehe ich genauso. Ja, und da kann man auch Konzerne wie Adobe bezahlen. Da muss man auch nicht klauen, Photoshop oder so. Nee, vor allen Dingen, ich sag mal, kostet ja heute nicht mehr. Die sind doch jetzt wirklich einem total entgegengekommen. Guck mal, damals hat so eine Suite 2.500, 3.500 Euro gekostet. Da hast du dann irgendwie 4, 5 Programme oder so drin gehabt. Also jetzt nicht nur Photoshop, so der Klassiker für den Fotografen, sondern eben halt InDesign, Illustrator. Also das braucht ja eigentlich nicht jeder. Na, aber dann hast du eben halt so viel Geld auf den Tisch gelegt und heute bezahlst du dann zwischen, je nach Browser, den du verwendest, glaube ich, zwischen 50 und 70 Euro im Monat. Gar nicht mal, ne? Also 20 Euro fängt's an. Ja, okay. Nee, oder noch weniger, ja. 19 Euro noch was. Ja, da gibt's so verschiedene. Kriegst halt Photoshop und Lightroom schon. Und ich glaube, das teuerste Paket da, was man so als Privatperson kaufen kann, sind 65 Euro im Monat. Ja, genau. Und hast halt immer die aktuellsten Versionen. Ne? Früher hast du eine Version gekauft und musstest dann für die Updates bezahlen. Genau. Und das ist ja total fair. Guck mal, ich sag mal, wer braucht denn bitteschön als Privatmann InDesign oder Illustrator oder so ein Kram? Premiere Pro. Ne? Euer Premiere Pro. Er braucht kein Mensch. So, da kannst du dann hingehen, wenn er sagte, Mensch, ich bin ambitionierter Fotograf, ich möchte ganz gerne Lightroom und Photoshop haben. Ja, dann kriegt er das eben halt für 10, 20 Euro dann da und ist da happy mit. So, und wenn einer eben halt sagt, ich brauche aber Illustrator, weil ich eben halt Comic zeichne, aber eben halt gewerblich und InDesign, weil ich da eben halt noch Kataloge baue und so ein Kram. Ja, dann ist aber auch jetzt nicht ein 50 Euro im Monat zu viel. Ich habe ja jetzt dieses Angebot bei Adobe, monatlich die Software zu mieten, also diese CC-Software, seit Beginn an. Also ich war mit einer der ersten hier in Deutschland, die ganze Sache genutzt haben. Ich muss dazu aber sagen, ich benutze wirklich nicht alles, was die haben. Also ich benutze ganz selten mal Illustrator, ganz selten mal InDesign, noch seltener irgendwie Audition oder Premiere Pro. Mir geht's eigentlich um Photoshop und Lightroom. Das sind so die Programme, mit denen ich am meisten arbeite. Mhm. und habe dafür bisher immer irgendwie so 35 Euro bezahlt für diese ganze Suite. Nee, war mehr. Wesentlich mehr. Ich glaube 69 Euro. Irgendwie so weit. Und habe dann jetzt gedacht, ach komm, Mist, fang doch einfach an und miete hier den Photoshop und Lightroom und lass den Rest außen vor, wenn du das eh selten brauchst. Dann kannst du auf andere Software ausweichen. Und habe dann dem Adobe Support geschrieben, ich möchte gerne kündigen. Und da haben die mich gefragt, ja, warum möchten sie das denn kündigen? Ja, habe ich gesagt, ich nutze das zu wenig. Ja, würden sie das denn mehr nutzen, wenn wir das jetzt 10 Euro im Monat billiger machen würden? Ja, habe ich mir gedacht, warum denn dann nicht, ne? Mein Vertrag hätte jetzt sowieso noch irgendwie 10 Monate gehabt. Und wenn ich jetzt 10 Monate lang halt 10 Euro weniger zahle, dann habe ich halt einen Monat umsonst und oder anderthalb Monate umsonst. Und hab ich mir gedacht, läuft dann halt etwas länger, läuft dann bis Januar 2016. Ja, und jetzt habe ich halt das Angebot wahrgenommen und zahle 10 Euro weniger. Cool. Das ist immer kundenfreundlich, ne? Ja, ne? Man kann mit denen auch verhandeln. Ja. Wer hätte das gedacht? Hat er freiwillig angeboten. Habe ich gar nichts so nachgefragt. Ja, wo ich damals meinen Internetvertrag bei 1&1 hatte, da war der Kundenservice nicht so kulant. Da habe ich dann auch gesagt, warum soll ich eigentlich mehr bezahlen? Also so beim Vertragswechsel, ne? Also wo der dann ausgelaufen ist nach 2 Jahren oder so, ne? Ich sage, warum soll ich eigentlich jetzt mehr bezahlen als einer, der jetzt als Neukunde zu Ihnen kommt? Weil ich habe da irgendwie, ich sag mal, eine Hausnummer, ich habe 25 Euro für Paket A bezahlt, ne? Ich sag jetzt einfach mal eine 10 Mbit-Leitung oder so. Und inzwischen ist das halt billiger geworden, der Neukunde zahlt nur noch 15 Euro. Genau, der bezahlt nur noch 15 Euro, kriegt auch noch ein Gerät obendrauf, ne? So. Und dann hat der liebe Mann an der Leitung gesagt, ja, haben Sie Pech. Und da habe ich gesagt, da haben Sie jetzt aber auch Pech. Ich kündige. Ja, aber das ist doch bei allem so, ne? Ich meine, selbst jetzt hier dieses Angebot für Photoshop und Lightroom gilt ja, glaube ich, nur im, wenn ich das richtig habe, im ersten Jahr. Im nächsten Jahr wird das ja teurer. Ja, genau. Nee, aber ich sag mal, bei 1&1 war damals die Geschichte, der war einfach unfreundlich. Na, ich war auf 180 und da kam mir dann auch noch quer und dann ist es natürlich um so ein Unternehmen dann geschehen. Ich habe zwar immer noch Verträge mit denen, aber Internet eben halt nicht mehr. Nee, meinen Internetzugang habe ich inzwischen auch bei einem anderen Anbieter und bin aber auch noch mit meiner Webhosting-Geschichte bei 1&1. Das Problem hier auf dem Land mit der Internetverbindung ist ja, du hast gar keine Alternativen. Also wenn du irgendeinen Anbieter eingibst und dann so sagst, so hier meine Adresse, dann kommt grundsätzlich hier so der Satz, sie sind leider außerhalb unseres Versorgungsgebiets. Das tut uns aber leid. Na? Und ja, da hast dann eben halt nur die Telekom und das, was die Telekom anbietet, mehr nicht. Ja. Gruselig. Oder diejenigen, die die Leitung der Telekom nutzen können, weil sie dann die letzte Meile bezahlen. Ja, überleg mal so in größeren Städten, hier Düsseldorf, Köln oder so, da hast du mal eben locker 100 Mbit oder so da ins Haus gelegt. Vielleicht sogar ja, die habe ich in meiner Kleinstadt hier schon, 100 Mbit. Ja, ich glaube bei uns, die hangeln sich so langsam die A3 Richtung Holland hoch und kommen irgendwann in 10 Jahren mal hier an. Ja, mal gucken, der amerikanische Präsident hat ja jetzt nicht mehr viel zu befürchten. Also wiedergewählt wird er ja wahrscheinlich nicht, so wie es aussieht. Ist ja der ganze Kongress oder Senat, sind ja alle schon gegen ihn. Also da hat er ja schon keine Mehrheit mehr. Und jetzt hat er ja angekündigt, dass er sich jetzt halt der Netzneutralität verpflichten will. Und das ist so sein großer Kampf. Und jetzt hat die FCC, die haben mit neuen Regeln verfasst, wie halt Netzneutralität ins Gesetz kann. Und das fasst ja auch unter anderem zusammen, dass zum Beispiel so die Telekom für die letzte Meile halt keine horrenden Preise mehr nehmen darf, sondern wirklich nur das, was denn auch an Kosten entsteht. Oder dass so Premium-Anbieter wie YouTube oder Netflix nicht irgendwelche Verträge machen können, dass deren Daten schneller durchgeleitet werden durchs Netz als andere Daten, weil die dann halt, was weiß ich, dafür bezahlen. Ja. Also das setzt natürlich dann auch voraus, dass der Netzausbau vonstatten geht, weil sonst stockt es irgendwann. Ja, aber es ist ja ein ganz wichtiger Punkt, die Netzneutralität. Das kam doch, glaube ich, letztes Jahr so besonders in Fahrt, wo die Telekom dann irgendwie so auf den Tisch gebracht hat, wegen, verdammt, also YouTube war ja da eins von diesen Geschichten, aber auch im Mobilfunkbereich Spotify, ne? Ja. Wo eben halt darum ging, dass dieser Premium-Dienst dann eben halt gesondert durchgeleitet wird. Ja, und gesondert abgerechnet halt auch, ne? Ja, genau. Geht nicht auf die monatlichen. So. Und dann haben sie ja noch angefangen, ich sag mal, gerade jetzt so im Spiele-Streaming-Bereich, da kommen natürlich immer mehr Daten zusammen. Da haben sie nämlich auch schon danach geschrien, da muss doch irgendwie limitiert werden oder so. Und ich glaube, war das jetzt O2 oder so? Oder ne, also da irgendwie so ein Ableger, dass die jetzt irgendwie zum Januar hin die in den AGBs festgeschriebene Datendrosselung jetzt auch durchgesetzt haben. Im Festnetz? Ich meine im Festnetz. Okay. Also bei Handys hast du ja sowieso, ich sag mal, da ist eine Flat und dann heißt es nach 300 Megabyte, 500 Megabyte oder 2 Gigabyte oder was auch immer, wirst du auf dieses langsame GPRS runtergeschaltet. GPRS runtergestuft, ne? Und dann hast du praktisch ja kein Internet mehr, weil so lahmarschig, da geht noch niemals mehr eine Mail durch. WhatsApp geht noch. Ja, WhatsApp-Telefonie geht da nicht mehr. Ne, ein, zwei Bit, die sich noch durch die Leitung da durchzwängen. Ja, was ist denn da mit WhatsApp-Telefonie? Er funktioniert ja dann auch nicht. Außer dann wird Facebook wahrscheinlich demnächst zum eigenen Provider werden. Dann werden die wahrscheinlich irgendwie Telekom kaufen. Gibt es nicht irgendwie schon so eine WhatsApp-Karte? Ich meine, irgendwo habe ich da so eine gesehen. Ja, E-Plus hat doch so eine WhatsApp-Karte. Dann brauchst du kein Guthaben und kannst wenigstens schon mal WhatsAppen. Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist schon interessant. Ne? Ich sag mal, wenn du WhatsApp jetzt als Dienst auf dem Handy nutzt, und das war ja auch mal vor Jahren in der Debatte, diese Voice-over-IP-Telefonie, dann telefonierst du ja nur übers Datennetz, nicht übers reine Telefonienetz. Die sind ja getrennt. Ne? Und dann hast du natürlich als Provider die Arschkarte. Deswegen haben die auch alle so WhatsApp-Alternativen gemacht zu ihren SMS-Diensten, die sie ja immer noch für teuer Geld verkaufen, wo sie ja teilweise sich nicht schämen, 19 Cent für so eine SMS zu nehmen. Ja, ja. Verbrecherbande. Ich weiß nur nicht, ob die jetzt nicht so Stück für Stück durch die Gesetzgebung geknackt werden. Also guck mal, du hast gerade auf europäischer Seite hast du immer wieder diese Tendenz dazu hin, auch diese Roaming-Tarife aufzuknacken, dass die beispielsweise, dass du gewisse Guthaben mit ins Ausland nehmen darfst, also europäische Ausland, dass die nicht mehr so hohe Roaming-Gebühren nehmen dürfen. Das wird ja alles irgendwie immer weiter gedrosselt. Und vielleicht bauen die jetzt Stück für Stück um, dass du quasi hinter ihnen nur noch einen Internetanschluss mit dir rumschleppst und der Rest läuft dann nur noch über ein Internet. Ja. Also so quasi, dass die gar keine physischen Telefoniedienstleistungen in dem Sinn mehr anbieten, sondern läuft dann eben halt alles über die Internet. Ich glaube, was sie jetzt mit dem Festnetz machen. Ja. Ne, wo sie jetzt alles auch umstellen auf Voice over IP. Siehst du, wo sich wieder der Kreis schließt. Genau, wo wir ja gerade schon mal drüber hatten. Genau. Ist doch wirklich interessant, da mal so drüber zu philosophieren, ne? Ja, wenn die NSA genug interveniert, werden wir wahrscheinlich demnächst nur noch Voice-over-IP machen mit dem Mobiltelefon. Aber ich habe das mal gemacht, so Skype-mäßig. Mit 3G geht's. Brauchst du schon guten Empfang? Mit Edge kannst du das volle Kanne knicken. Und das ist halt der Vorteil der normalen Telefonie. Ne? Solange die Daten oder die Funkmasten nicht alle auf LTE umgerüstet sind, brauchst du damit nicht anfangen. Ja, vor allen Dingen, da ist es ja wieder die Anbieter, also die Provider wie Vodafone und so weiter, die schauen ja auch, was hast du jetzt für einen Vertrag und welche Dienste bekommst du dann im Netz freigeschaltet? Ja. Na, also bist du jetzt, sag ich jetzt mal, im Einsteigertarif, dann kriegst du eben halt kein LTE, obwohl dein Handy LTE-fähig ist und du eine LTE-fähige SIM-Karte drin hast. Ne, sag ich jetzt mal so. Aber im Tarif ist es einfach ausgekoppelt. Kannst du nicht nutzen. So, und genauso ist es dann eben halt, wenn du beispielsweise einen Ableger hast, also wie jetzt hier Aldi Talk oder E-Plus ja auch hintersteckt, oder Lidl Mobil, wo Phonik hintersteckt, also und Phonik, also O2. Ne, ist wieder O2, also der ganze Krimskrams. So, wo dann aber heißt, okay, bist du bei so einem Spatenableger, bekommst du auch kein LTE. Okay, du kriegst dann günstigere Preise vielleicht als der große Anbieter, aber kriegst auch nicht den Dienstservice, den du normalerweise bekommen würdest. Ja. Also da ist schon, sind die Segmente genau aufgeteilt und da kannst du dir natürlich als Nutzer auch genau das raussuchen, was du möchtest. Geld sparen oder Geld raushauen ohne Ende. Man heutzutage muss ja nicht mehr zwingend 50, 70 Euro für so einen Mobilfunkvertrag pro Monat ausgeben. Nee, 10 Euro reichen ja für so eine Flatrate. Richtig. Außer man muss immer das allerneueste Handy haben und keine Ahnung, irgendwelche Sonderleistungen da beziehen. Ist immer die Frage, ob man es wirklich braucht. Es gibt ja in einigen Ländern diesen Anbieter 3. Schon mal von gehört? 3 sagt mir irgendetwas. Aber jetzt nicht konkret. 3, also 3, ne? Also 3 in Italien, 3 im Vereinigten Königreich. Mhm. Und die haben halt so All-You-Can-Eat-Pakete. Mhm. Da ist also echt All-You-Can-Eat. Da ist ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Und da ist der teuerste Vertrag, den man da so kriegen kann, ist halt All you can eat Data, All you can eat Minuten für einen Monatsvertrag. Hm. Und kostet 28 Pfund. Wie viel ist das jetzt umgerechnet? Ungefähr? 28 Pfund sind Pi mal Daumen 40 Euro, glaube ich. Okay, wenn du dafür natürlich ein gewisses Leistungsspektrum schon bekommst. Ich bin froh, dass ich nicht so viel bezahlen muss. Aber du hast halt alles, ne? Du kannst telefonieren, bis der Arzt kommt. Mhm. Und du kannst surfen, bis der Arzt kommt. Ja, ist ja erstmal gut, ne? Nur, die bieten sehr wahrscheinlich nicht in Deutschland an, ne? Nee, leider noch nicht. Aber wer weiß, ne? Ja, es gibt ja so einige Anbieter in Europa, die kommen einfach da nicht über die Grenze, ne? 28 Pfund sind übrigens 37,79 Euro im Moment. Okay. Nee, ich weiß nicht. Der Pfund ist ja etwas stärker gestiegen. So Provider wie Orange oder so, ne? Ja, die gibt es dann irgendwie nur in, keine Ahnung, Österreich, Frankreich, Spanien. Aber die Fühler strecken die dann nicht hier nach Norden aus, ne? Ich weiß es auch nicht, wer dahinter hängt, aber. Telefonica ist E-Plus inzwischen. Ja, die haben ja den Deal fertig gemacht. Da hatte doch irgendwie so eine Kartellbehörde oder so hat doch irgendwie grünes Licht gegeben. Und dann durften die da die Fusion machen. Aber soweit ich weiß, war ja E-Plus sowieso so gut wie am Ende, ne? Ja, die haben ja im Grunde zuletzt auch gar nicht mehr so unter E-Plus firmiert. Die haben ja alles mit Base gemacht, ne? Sämtliche Shops waren ja Base-Shops. Und so von E-Plus war ja da gar nicht viel zu lesen mehr. Oder auch die ganzen Werbedinger, war ja ganzen Werbespots und so. Ging ja alles nur noch um Base. Mhm. Ja, so kann sich das ganze Geschäft Stück für Stück verändern, ne? Ist bei dir gerade der Hund geplatzt? Der Hund geplatzt? Ja, da war irgendwas im Hintergrund. Nee, das war die Katze. Ist die Mikro heute fertig mit der Katze? Die Katze hat hier die Tür gesprengt. Naja, ja, aber Da kommt immer einer an hier, der will essen. Naja. Ja, war doch mal was ganz Interessantes, fand ich. Ja, auf jeden Fall. Aber du siehst, da kann man immer, ich sag mal, Karussell fahren. Du kommst immer wieder zurück zum gleichen Thema. Du findest irgendwo eine Baustelle, die dann irgendwo anders auch wieder mit zusammenhängt. Ja, und lustigerweise sind immer überall die Geheimdienste involviert. Ja, ich glaube, das ist das Jahrzehnt der Geheimdienste. Das wird bestimmt auch so in die Geschichte eingehen. Wahrscheinlich, ja. Ja, aber der große Bruder ist erwacht. Ja, aber es ist doch schön, dass man da wenigstens offen drüber sprechen kann. Ne? Noch. Ja, wir sprechen da einfach offen drüber. Noch sprechen wir da offen drüber. Mal gucken, wie es in 10 Jahren aussieht. Ich muss es ja auch. Mein Beruf bringt es ja nun mal mit sich. Ich bin ja nun mal richtig offizieller Journalist. Ne? Und so bin ich auch geführt. Und das ist mein Auftrag. Ich muss mich damit befassen. Ich will mich damit auch befassen. Und ich will auch darüber reden. Das ist ganz wichtig. Ja. Dann reden wir beim nächsten Mal weiter. Auf jeden Fall. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Kommentare, dann nichts wie ab damit auf die Webseite. Dankeschön, Christian. Ja, danke, Björn. Bis bald. Jo, bis bald. Ciao. Ciao. We'll be right back.